Heute erfahrt ihr von Stefans erlebnisreichem Wochenende. Ja, und René hat wahrscheinlich wieder nur Bäume umarmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und in einem Monat rollt der Ball bei der WM, aber heute rollen erstmal die Themen. 104 Spieler hat die WM, keine Ahnung, wie viele Themen der diesmal hat. Wir fangen einfach mal an. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Faxgeräten. Du hast schon gesagt, heute zur 190. Ausgabe. Jawohl. An diesem wunderschönen 13. Mai 2026. Und ja, alles ist anders, alles dolent. Oh, ja. Die letzten Folgen, wir können gleich nochmal drauf eingehen. Und damit ihr es gleich von Anfang an mitbekommt, er ist heute nicht dabei, der Marc, ja, der fehlt. Der fehlt heute, aber er ist entschuldigt. Er hat die Arbeit. Ich habe es, leider ist der Entschuldigungszettel an mir vorbeigegangen, aber du bist ja gleich. Er hat mündlich sich entschuldigt, per Telefon. Ja, wir teilen uns ja das Sorgerecht für den Podcast, von daher Genau. Kannst du auch eine Entscheidung alleine treffen. Ja. Ach nee, darfst du nicht alleine treffen. Nee, ist ja wie in einer WG irgendwie. Da müssen alle, die im Mietvertrag stehen, müssen. Okay, dann müssen wir das jetzt schon erklären. Dann stimmen wir jetzt kurz ab. Wer ist dafür, dass Marc heute nicht dabei sein braucht? Okay, ja, ich sehe zwei Ja-Stimmen. Genau. Wer ist dagegen? Ich sehe keine Hand. Sehr gut. Gibt es Enthaltungen? Nee. Jetzt habe ich vergessen, die Beschlussfähigkeit zu prüfen. Um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen, machen wir das am Ende. Ich kann erstmal zusammenfassen. Wir haben zwei Ja-Stimmen, damit eine eindeutige Entscheidung, dass Marc heute nicht dabei sein darf. Und die Beschlussfähigkeit ist auch gegeben. Wir sind beide zu zweit da. Sehr gut. Du bist nüchtern? Ja. Gut, nee, dann sei es soweit. Ich bin auch nüchtern. Achtung, Apromo. Und zack, genau. Der D wollte eine Dose haben. Ja, ein bisschen Energie. Prost. Ich habe mein Wasser mit Cola-Geschmack. Oh, hat er sich gleich besabbert hier. Fast. So. Aber so gleich noch ein Stück Kuchen. Ja. Stefan kann dir gleich erzählen. Ja, nur noch mal ganz kurz zu den Turbulenzen, die ich erzählt habe. Also, vorige Woche, Meral im Podcast, Wirbelwind. Definitiv. Sehr unterhaltsame Sendung. Wer es nicht gehört hat, unbedingt anhören. Und ich bin mir ziemlich sicher, ist wiederholungsbedürftig. Ja, finde genau. Ich auch. Grüße an Meral. Die Woche davor, da gab es einen Podcast, obwohl gar nicht Zeit war für einen Podcast. Stimmt. Sonderausgabe. Ja. Kunst Eisschlittschuhlauf. Was? Wie heißt es? Synchron-Eiskunstlauf. Oh Gott, ey, was für ein komplizierter Sport. Wort. Ja. Und die Woche davor eine Retro-Folge. Richtig. Genau. Wie lange war die her? 10 Jahre? Von 2010, 16 Jahre. 16 Jahre alte Folge. Ja. Also, wer heute erst reingeseppt hat, sollte unbedingt meine letzten Folgen hören. Und davor ging es, glaube ich, war es auch schon alles nicht mehr normal. Eigentlich ist es nie normal. Nee, deswegen sind wir hier im Berlin-Podcast. Große Beichte gleich zum Anfang, was sich ganz doll ändern wird, was letzte Folge vielleicht ein bisschen untergegangen ist, was die Wettbattle betrifft. Ach ja, genau. Heute wird ein bisschen was Neues sein. Und das liegt auch so ein bisschen an der Retro-Folge. Also prinzipiell hat sich erstmal geändert, das war schon vor der Retro-Folge, wir erzählen keine Witze mehr. Erstmal nicht, nee. Ja, also Witzbattle ist gestorben. Schade, aber ihr bleibt trotzdem dran, bitte. Ja, wenn ihr genug Witze schickt, dann können wir uns überlegen, ob wir das nochmal aufgreifen. Genau. Die Witze haben jetzt erstmal eine Sommerpause. Naja, es gibt trotzdem einen Witz. Wartet's ab, ne? So ist es. Und wir haben natürlich auch wieder was Neues, dazu dann gegen Mitte der Sendung mehr. Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Na, ich auch. Na? Ja, wir freuen uns erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 190 haben wir schon gesagt. Wir sitzen hier wieder in meinem Büro. René genießt den Rührkuchen, den ich ihm kredenzt habe. Ja, lass dir schmecken, René. Danke. Ich habe auch schon ein Stück gegessen vorhin. Danke für deine Gastfreundschaft. Ja. Und es ist schön, jetzt mal wieder eine halbwegs normale Folge zu machen, auch wenn Marc nicht dabei ist. Nee, nein, sondern das liegt ja nicht an Marc. Diese Turbulenzen der letzten Wochen. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ja, der Mensch ist halt so, ein Ich brauche so meine Regelmäßigkeit. Ich brauche, ich brauche einen ruhigen Raum. Ja. Ich brauche meinen Rührkuchen. Genau, ja, so geht es mir auch. Ja. Und dein Mikrofon und dann kann es losgehen. Ja. Ne? So ist das. Achso, zur Information. Marc ist heute natürlich doch dabei. Wir haben ihm nur kein Mikrofon gegeben. Ja. Naja, wir grüßen ihn auf jeden Fall. Und klar, gibt es halt immer mal Situationen, wo die Arbeit vorgeht. Er hat da ein Spezialprodukt, Projekt sozusagen. Ne? Also schöne Grüße an Marc und er ist auf jeden Fall wieder dabei beim nächsten Mal. Gut, dann schauen wir erstmal, René. Wir haben mittlerweile Mitte Mai, ist ja Wahnsinn. Vielleicht hört man im Hintergrund auch das Berliner Stadtgeräusch, die Sirenen. Ich weiß nicht, ob unsere Mikrofon so das aufnehmen können. Ich hatte neulich einen Krankenwagen in der Straße vorbeigefahren gehabt. Das hörte sich ganz seltsam an. Der hatte kein Tata, der hatte nur Tatü. Nee, es gibt unterschiedliche, ja. Nee, es klang so, als wenn da eine Tröte kaputt ist. Das weiß ich gar nicht. Oder hatte der nur Tata? Ich glaube, der hat nur Tata gehabt. Okay. Das klang seltsam. Gut. Merkwürdig. Sachen gibt's, hä? Ja. Aber was es auf jeden Fall auch gibt, wir hatten ja schon gesagt, Fußball-WM startet bald im Intro. Wir haben auch was zu feiern gehabt mit unseren Lieblingsvereinen. Ach so, mit unseren? Ja. Ja. Zum einen die Eisbären Berlin. Die sind deutscher Meister im Eishockey. Herzlichen Glückwunsch. Da wir bist haben du ja eher erwartet. So, naja, bist ja nicht so der echte Fan. Nee, aber ich bin Freundin, Frau, ja. Genau, ich bin dabei gewesen bei der Meisterfeier. Sehr gut. Da war richtig was los. Da war richtig was los, ja. Ja. Und ich habe gesehen, dass die im Kalender des Bürgermeisters einen Termin mit den Berlin Recycling. Volleys. Ne, ich habe gesehen, die Volleys sind. Berlin Recycling Volleys heißt. Ach so, das BR stimmt. Steht für Berlin Recycling. Witzig war, ich glaube, da stand, er hat ein Bild. Ein Fototermin, und ja. Bild so. Und Texttermin. Ja. Oder so. Das hast du mir geschickt, genau. Und das ist nämlich genau jetzt am Roten Rathaus, können wir direkt rüber gucken, aber die Marienkirche steht davor. Ach, heute ist der Termin. Ah, okay. Jetzt gerade. Und ich kenne auch jemanden, der da ist. Und was für einen Erfolg haben die mitgebracht? Na, die sind deutscher Volleyballmeister. Nach einer, durchwachsenen Saison haben sie am Ende doch sehr überzeugend die Playoffs gespielt. Wir können es nochmal sagen, die Eisbären sind zum 12. Mal deutscher Meister. Dreimal in Folge. Und die BR Volleys sind zum 16. Mal deutscher Meister. Zum 10. Mal in Folge. Ui. Eisbären sich noch eine Scheibe von abschneiden. Ne? Das ist eine starke. Und das Besondere war diesmal 2 Trainerwechsel in der Saison. Das gab es noch nie. Bei den Volleys? Ja. Ja. Ne? Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. Und da können wir auch schon mal darauf hinweisen, aufs Tippspiel zur Fußball-WM. Nicht mal mehr einen Monat. Mexiko, USA und Kanada grüßen. Naja, wann müsste man tippen? Na, bis zu den Spielen. Wann ist das erste Spiel? Nicht mal mehr einen Monat, sagst du? Ich muss am 11. Juni starten. 11. Juni, erstes Spiel. Richtig. WM. WM. Stimmt, wenn Mexiko mitspielt. Hast du schon mal gut abgeleitet. Und die größte WM aller Zeiten. 104 Spiele, 48 Mannschaften. Das ist schon irre. Hinterher werden wir wissen, ob wir das nochmal wollen oder nicht. Wann war die letzte WM? Na, logischerweise vor 4 Jahren. Ist das nicht immer im Wechsel mit der EM? Ja. Die ist vor 2 Jahren. Also ihr entschuldigt, wenn ich so blöd frage, aber Fußball ist nicht mein Thema. Naja, einer muss ja blöd sein im Podcast. Gut, dann haben wir die Rollen auch verteilt. Die Frage ist ja durchaus legitim. Hat sich vielleicht der eine oder andere Hörer auch gerade gefragt. Hallo, hier ist der Dumme und der Schlaue. Dick und doof. Naja, sehr schön. Ja, haben wir das Sportthema erstmal erledigt. Wie sieht es sonst aus? Wie waren denn deine letzten 2 Wochen? Ja, erlebnisreich. Du warst immer ziemlich auf Achse und schwer erreichbar. Ja, das stimmt. Ich ganz ehrlich, ich kann mich an vieles nicht mehr so genau erinnern, weil es so viel war. Ach so, weil du alt wirst. Ne? An eine Sache kann ich mich sehr gut erinnern. Ja. Am Muttertag, am Sonntag, Muttertag. Richtig. Klingelte die Polizei an der Tür. Ach du je. Ja, und dann haben sie Vanessa mitgenommen. Und das war kein Stripper, der von dir bestellt hat, zum Muttertag. Nein. Nee. Um ein bisschen mehr Kontext zu geben, die Begrüßung war, gehört Ihnen das weiße kleine Auto? Ah, ja. Sie wurden gemeldet, weil sie kritisch stehen. Wenn sie das Auto jetzt umparken, alles fein. Mhm. So. Es war natürlich auch schnell herausgefunden, um wen es sich dabei handelt. Ja. Man braucht nur mal auf YouTube gucken, da gibt es ein paar Dokus von der Person, die in Tempelhof Schöneberg unterwegs ist. Kein Unbekannter. Ungefähr 8 Jahre alte Dokus. Ja, also das ist ein Gesicht, was man sehr schnell wieder erkennt. Okay. Genau, und der hatte das Vergehen, was er festgestellt hat, war, dass unser Fahrzeug von einer amtlichen Party, die zuvor war. Mhm. Da ist immer schwierig mit Parkplätzen bei uns. Haben wir so ein bisschen mit dem Wagenende in einem 5 Meter rum der Kurve gestanden. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht, ja. Nein. Und die Polizei hat das natürlich geprüft, diese Meldung. Mhm. Und war zu der Überzeugung gelangt, dass die Behinderung offenbar nur der einen Person zuzuschreiben ist und kein anderer sich davon behindert fühlen kann. Also im Rahmen, wie sagt man, Toleranz, gemäß der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit. Ah ja. Ja, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat offenbar gegriffen, wurde eben gesagt, okay, Umparkmöglichkeit wird gegeben. Mhm. Das ist alles jetzt dann so erledigt gewesen, das Thema. Okay. Und die Polizisten sagten dann auch, wir müssen jetzt gleich weiter noch, es wurden noch weitere angezeigt. Ah, okay. Also man kann vermuten, dass derjenige dann einen Spaziergang gemacht hat, einen entspannten. Alle aufgeschrieben hat. Und vielleicht in Konkurrenz zum Anzeigenhauptmeister steht. Der fiel mir auch der, ein. Der war es nicht gewesen. Ja. Ja. Ja, krass. Aber ich dachte immer, da kommt dann das Ordnungsamt dann auch. Also, sowas. Nee, du, warte mal. Nee, so Ordnungsamt schreibt Knöllchen im Park. So. Also ich habe das recherchiert gehabt, weil Ordnungsamt und Polizei dürfen beide Parken. Öffentliche Straßen auf jeden Fall, genau. Ja. Ich habe aber in einer der Dokus gesehen, das war eine Spiegel-TV-Doku, dass ein Polizist dann auch mit ihm diskutierte und sagte, wir sind für den fließenden Verkehr zuständig. Ja. Genau. Und ja, die Polizei genau, bei hätte Unfällen ja, halt die auch, Polizei, achso, und dann ist ja so, du rufst ja nicht das Ordnungsamt an und sagst, kommen Sie mal hierher, sondern du meldest der Polizei eine Störung. Mhm. Ne? Und die Polizei kümmert sich darum und leitet die entsprechenden Wege ein. Und weiß nicht, ob die dann rein theoretisch sagen können, wir holen das Ordnungsamt, oder ob die dann im berechtigten Fall vielleicht auch sagen, ja komm, kümmern wir uns selber gleich drum. Okay, ja. Naja, aber das heißt, die Sache war schnell erledigt. Die Sache war Auto schnell erledigt. Wären wir nicht zu Hause gewesen. Dann wäre es abgeschleppt worden. Dann wäre es abgeschleppt worden und laut der Doku, die jetzt mittlerweile auch schon 8 Jahre alt war, hätte das damals 200 Euro gekostet. Mhm. Na, heute ist, glaube ich, auch so 240 oder so. Ne? Ja. Mhm. Ja, also Glück gehabt, gleich zweimal. Erstmal mitten in der Nacht einen Parkplatz gefunden. Das ist ja auch nicht so einfach. Und ihr habt keinen festen Parkplatz dementsprechend. Nee. Schade. Die sind bei uns noch rarer als die echt, ja? Parkplätze, die im öffentlichen Straßenland verfügbar sind. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich inzwischen einen festen Parkplatz habe. Ist ja bei euch nicht anders, ja. Ja. Also, wobei man sagen muss, bei euch sind ja richtige Parkbereiche angedacht vom Haus. Mhm. Bei uns besteht ja nur die Möglichkeit, an der Straße zu parken. Das stimmt. Oder eben in einem Parkhaus, aber da sind die Plätze. Aber immerhin habt ihr ein tolles Parkhaus vor der Tür. Naja, das haben andere nicht. Das stimmt, es gibt bestimmt Stadtbezirke, in denen ist das ein bisschen tragischer, aber man muss auch sagen, die Parkplätze, die dort verfügbar sind, die stehen ja in keinem Verhältnis zu dem, was da in Menschen wohnt. Nee, aber ist natürlich eine gute Sache, mehrstöckiges Parkhaus, ne? Wie viel hat das? Also ich habe den Bauplan, also das Parkhaus hat, glaube ich, 2 oder 3 Etagen und ich habe die Baupläne von der Siedlung gesehen aus den 70er Jahren, genehmigt waren Tiefgaragen. Ah, okay. Einige. Ja. Aber Tiefgaragen bauen ist teuer, deswegen hat man trotz Genehmigung der Tiefgaragen dann eben an ein paar der Stellen Parkhäuser gebaut, aber eben dann auch weniger als geplant war wahrscheinlich. Aber heutzutage ist dann wieder so, ne, dass die jetzt sagen, wenn du neu baust, musst du Tiefgaragen stellen. Bei uns bauen sie gerade eine neue Siedlung. Mhm. Keine Tiefgaragen. Nee. Ja, gibt wahrscheinlich auch. Werden mitgedacht, aber auch wieder im nur. Naja, reicht nicht für alle Mieter. Geringem Maße. Genau. Ja, ja, das finde ich echt schlimm, ja. Und natürlich werden die Autos auch immer größer. Das ist ja auch ein Problem bei vielen. Obwohl ich beim Autokauf schon so mit auf dem Zettel habe, dass das möglichst klein ist. Da bist du wahrscheinlich, ja, genau wegen der einer Situation. Von vielen, aber viele einer von haben wenigen, natürlich auch. Sagen. Nö, ich glaube, es gibt schon viele, die also, so denken, okay. Aber es gibt genauso die andere Hälfte, die sagt, nö, hier, komm, großes Auto. Hat natürlich auch seine Nachteile, ne? Wenn du eine Kommode bei Ikea kaufst, bist du mit so einem kleinen Auto, dann kommst du nicht so weit. Das stimmt, ja. Und seit es Robben und Winch jetzt nicht mehr gibt, ist es auch schwierig, ein entsprechendes Fahrzeug zu bekommen. Du musst halt jemanden kennen, der... Der, wobei Leo hat mir gerade die Tage erzählt, der hat Möbelstück für jemanden transportiert, der hat bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Mhm. Die sind von Köpenick-Treptow nach Zehlendorf gefahren mit den Öffentlichen mit und den dem Öffentlichen. Möbelstück okay. aufgebaut. Aufgebaut? Nee. Ja, das war nicht so, doch. Das echt? War nicht ganz so groß, war eine kleine Kommode oder so. Okay, ich habe schon erlebt, dass irgendwie Leute mit dem Tisch in die Straßenbahn wollten. Ja. Da hat der Straßenbahnfahrer gesagt, nee, das habe ich auch schon gesehen mit dem Regal, mhm. mit so einem schmalen, also nicht mit so einem breiten Billigregal, sondern mit so halb so breit. Ja. Da hat der Busfahrer auch gesagt, ich bin kein Umzugsunternehmen, genau. raus. Ja. Hat natürlich auch gesagt, warum, ne? Also ging da um Verletzungsgefahr. Ja, Sicherheit und so. Halt, ja. ja. Und in der U-Bahn habe ich auch schon Tische, Wohnzimmertische gesehen. Da hat man ja auch schon das Klavier gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen, aber was ich auch schon gesehen habe, war Kühlschrank. Klassiker. Ja. Ja, ja muss aufpassen. Aber nee, das passt dazu, denn, weil die nächsten Tage bekommen meine Eltern eine neue Couch fürs Wohnzimmer und da werden wir auch die alte entsorgen. Und da kommt auch eine Freundin mit Hänger und dann passt das. Deswegen meine ich, du musst immer die passenden Leute kennen und dann passt es. Ja. Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, was sich in den letzten Jahren so etabliert hat, die Kiez-Tage von der BSR. Ja, funktioniert aber auch nicht überall, ne? Weil du musst ja erstmal dahin. Das stimmt allerdings, wenn du jetzt das Pech hast, dass das nicht bei dir um die Ecke ist. Genau. Also die Bezirke sind ja groß. Ich weiß gar nicht, stadtbezirksweise, ne? Ja. Oder ortsteilweise, stadtteilweise. Ich glaube beides, ne? Also kommt immer drauf an. Bei uns haben wir auch ab und zu mal Zettel hängen. So oft sind die ja nicht und die sind ja langfristig geplant. Naja, es sind irgendwie, also gefühlt sind es, zumindest bei uns in der Nähe, sind es ja. Zwei im Jahr. Okay, na immerhin. Ja, immerhin. Und du gehst da aktiv hin, oder? Wir waren schon tatsächlich da, ja. Hm. Ja. Hast gut was entsorgt. Ja, da kannst du halt auch nicht, also wir haben jetzt, du hast ja nicht so riesigen Sachen auf Lager. Das ist ja wie so ein Bazar, das ist, was auch, gut ist, auch, kann man noch weiter auch. Verschenken. Oder kann ich mich entsinnen, meine Reportage vom RBB. Hm. Die hatten davon berichtet und die mussten dann ihre Mikrofonstative retten. Wenn du drehst, stellst du das da hin, ne? Drehst dich um, wups, ist jemand da, der denkt, hier ist alles mitnehmen. Ja. Das ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Oh Mann. Ja, aber da kriegt man erstmal einen Schreck, wenn die Polizei klingelt, oder? Ja, ich war ein bisschen, also ich war da gelassen, weil wir machen das ja auf Augenhöhe. Mhm. Weil ich kann die auch festnehmen. Kannst du? Na, als Privatperson hatte man auch das Recht. Wenn ich nicht weiß, wer derjenige ist, kann ich ihn festhalten. Okay. Also wenn, nein, also ich mache mir da jetzt keine Gedanken. Als netter, freundlicher und rechtschaffener Bürger brauchst du ja keine Sorgen machen. Nee, das und, nicht. Und ja, Vanessa war es ein bisschen komisch, dann in Begleitung von der Polizei durchs Viertel geführt zu werden. Ist doch nett, gucken die Ich habe zu ihr gesagt, ey, ich hätte an deiner Stelle, wäre ich vorgelaufen, hätte die Hände hochgenommen. Ja. Schnell weggerannt. Oder so. So auf dem Rücken und dicht an den Laufen. Eieiei. Nee, ich habe neulich, habe ich auch mal die Polizei rufen müssen. Oh. Weil bei mir im Haus ist irgendein Alarm ging an und keiner hat sich irgendwie drum gekümmert. Der war recht laut. Hat dann immer wieder aufgehört und dann ging er wieder weiter. Und Feuermelder? Nee, Feuermelder war es nicht. Das war irgendwie so eine Alarmanlage, irgendwas. Und die konnte ich dann auch ausfindig machen, in welcher Wohnung das war, aber der Mieter war anscheinend nicht da. Da habe ich halt überlegt, was machst du jetzt? Weil es ja ganz schön laut und muss ja mal aufhören. Und habe dann den Hausmeister angerufen und der meinte, er kann da halt auch nichts machen. Ja. Und am Ende habe ich dann die Polizei angerufen. Und die waren auch sofort am Telefon, ne? Also ging super schnell und habe ihm das erklärt. Warte ganz kurz. Hast du den Notruf gewählt oder die 110? Achso, weil das mal nur als Tipp am Rande. Die Direktion, die haben ja auch eigene Telefonnummern. Ja. Da braucht man nicht unbedingt über den Notruf gehen. Dann landest du direkt in der. Ja, das haben wir auch. Wir haben ja auch bei uns in der Nähe in derselben Straße. Bei sogar. Euch ist die 53, ne? Ich weiß nicht, ob sie 53, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber da gibt es auch eine Reviernummer, genau. Und aber ja, letztendlich 110 geht ja auch, ne? Die wissen ja dann, welches Revier zuständig ist. Und habe dem das erklärt und ja, der war total verständnisvoll, hat aber auch gesagt, ja, da kommen wir jetzt nicht mit Blaulicht, was ich auch nachvollziehen kann. Und nach einer halben Stunde waren sie dann auch da. Dann habe ich das erklärt und die haben sich drum gekümmert. Und ich habe den Nachbarn dann später gesprochen. Es lag einfach daran, dass in der Alarmanlage die Batterie leer war und dann der hat Klassiker die da Alarm gemacht. Ja, der Klassiker bei Rauchmeldern. Ja. Und was hat jetzt die Polizei gemacht? Na, ich glaube, die haben den dann später angetroffen. Der kam dann irgendwann nach Hause. Ja, aber was hätten die gemacht, wenn der nicht gekommen wäre? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, Tür eintreten. Ja, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das ist offen in der Geschichte. Übrigens bist du in der Direktion 3. Direktion 3, ja. Und der Abschnitt kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich hier nicht die ist ja auch nicht schlimm. Straßen habe. Aber es würde auch liegen, wo du wohnst. Richtig, das wollen wir ja nicht. Ich kann euch verraten, ich bin Abschnitt 47. Oh, dann wissen wir jetzt, wo du wohnst, um Gottes Willen. Und bei uns fährt der Streifenwagen mit der Nummer 4711. Ist doch was anderes. In Kölnisch-Wasser. Ja. Eben. Aber den gibt es wirklich. Es gibt okay. 47 und der Wagen 11. Das duftet immer gut. Habe ich auch mal den Witz gemacht, hat der Polizist nicht verstanden. Nee? Nee. Okay. Und sagt, und? Riecht das eigentlich in Ihrem Wagen 11 richtig toll? Hat er nicht kapiert. Habe ich gesagt, 4711? Hat er immer noch nicht verstanden. Okay. Der war Anfang 60. Okay. Dann habe ich gesagt, Kölnisch-Wasser? Und da war das Gespräch dann auch schon beendet, weil... Da hast du schon die Hand schon. Ich bin live mit dem Beleidigung auf dem Boden mit den Händen rücken. Richtig. Ne? Oh mein Gott. Ja, aber dann haben wir das Polizeithema ja ausgiebig schon behandelt in dieser Folge. Wieso? Hattest du es auf dem Zettel? Nee. Okay. Dann, hast du denn irgendwas anderes, weniger polizeilastiges erlebt die letzten zwei Wochen? Weniger polizeilastig, ja, auf jeden Fall. Na, ich habe viel vorbereitet für meine Wohnung, weil ja da die Sanierung jetzt in vollem Gange ist. Aber die ist außen. Und innen, ja. Aber die Wände aufgemacht werden? Na, nächste Woche kriege ich eine neue Heizung im Wohnzimmer. Oh. Und danach die Woche wird die Balkontür reingeschnitten. Du kriegst einen Balkon? Ja, krass. Geil, oder? Eine Loggia kriege ich sogar. Ist ja wie Geburtstag, oder? Ja. Freust du dich? Mittlerweile freue ich mich drauf. Ja, geil. Wenn es dann da ist. Ja. Und ändert sich dann was an der Miete? Ja, gibt dann eine moderate Mieterhöhung natürlich. Mhm. Na? Und dann ab Juni geht's los mit Stromsanierungsarbeiten in der Wohnung. Aber auch nur im Rahmen, da geht es nur darum, dass bestimmte Leitungen erneuert werden, nicht alles. Und genau, Stromkasten nochmal. Ja, Sicherungskasten. Mensch. Da ist ja schon mal los. Ne? Das heißt, der Ofen kommt raus? der Kachelofen da. Kennst du noch, wie die Großeltern immer früher hatten? In dem Nee, nicht die Großeltern. Ich hatte auch eine Wohnung in Schöneweide. Bei dir war es auch also, so? Ich hatte die, meine Eltern hatten die. Ach so, als ja. Kind, ja. Ja, bin ich mit Kachelofen groß geworden. Ja. Genau. Hat mein Vater frühs, wenn wir noch im Bett lagen, nochmal im Kinderzimmer. Ein bisschen Holz reingemacht. Kohle reingeworfen. Ja. Und wir haben uns immer Kohle holen müssen, haben die auch im Keller gestapelt. Hey, hey. Und ich kenne dann nämlich auch noch die Bestrafung, wenn du nicht lieb bist, musst du im Keller Kohle putzen. Deswegen kenne ich das nicht wahrscheinlich. Ja. Ja, uns trennen schon ein paar Jahre. Ja. Apropos, das ist auch eine super Überleitung. Wir hatten ja in der Folge mit Meral. Na? Ja. Hatten wir ja auch die Situation, dass wir nicht mal wussten, welche Generation wir sind. Ah ja, genau. Na? Und ich habe nochmal geschaut und das können wir ja kurz nochmal erwähnen. Und jetzt habe ich es auch verstanden, das System. Ich habe es übrigens tatsächlich auch recherchiert, aber mal gucken aus Erinnerung. Genau, also es ist eigentlich ganz, ganz easy. Ne? Du hast die Babyboomer und dann geht's los mit Generation X, Y, Z und nach Z kommt wieder Alpha. Mhm. Und jetzt zählt es von 9 los sozusagen. Und? Die haben noch Spezialnamen. Das sind die Millennials, das sind die Generation Z, oder? Nee, die nee. Ys. Y, okay. Genau. Und also man kann auch dazu sagen, wir können mal nochmal sagen, die Babyboomer sind so 1946 bis 1964 ungefähr. Mhm. Generation X 1965 bis 80, also wir. Gen X. Mark wahrscheinlich auch, ne? Sag nochmal das Jahr. 65 bis 80. 65, nee, ungefähr, der ist 42 geboren, glaube ich. Dann die Millennials, Generation Y, ist von 1981 bis 96 ungefähr, also immer so 15 Jahre. Ne? Mhm. Gen Y. Gen Y, genau. Wie hatten wir gesagt, Gen C? Gen Z. Gen Z, ja, stimmt, Z ist es ja. Janet. Ja, so kann man sie auch merken, ne? Jeanette. Generation Z, sag ich mal. Generation Z. Deswegen Grüße auch an Daniel, ne? Den Kellner, den Barkeeper. 1997 bis 2012. Ja. Und ab 2013 dann wieder Generation Alpha. Und die Frage ist, kommt das eigentlich alles her? Das kommt natürlich wieder aus Amerika. Ne? Ja. Und die Jahreszahlen sind halt nur so eine Orientierung. Also das ist nicht fest verankert, dass 1965 die Generation X anfängt, ja. Sondern Das kommt halt immer drauf an, wen du fragst, weil da die Grenzen so weich sind, ne? Und deswegen kann man gar nicht so richtig sagen, der Jahrgang ist jetzt die Generation. Das kann halt auch, du kannst zum Beispiel mit einem Jahrgang vielleicht auch zwei Generationen sein, je nachdem, welche Quelle du verwendest, ne? Ja. Viel wichtiger oder viel, viel sinnvoller wäre doch zu sagen, was hat sozusagen deine Jugend geprägt? Das ist doch eine viel bessere Einordnung, würde ich denken. Wobei ich das schon ganz gut finde. Das ist eine gute Orientierung. Auch genau, eine gute Orientierung, weil die Orientierung, die man ohne diese Generationsbegriffe hätte, wären ja, du bist ein Urmensch, ja. Mittelaltermensch. Mhm. Genau. Verstehe. Was ich noch ein bisschen cooler fände, ist, wenn die Babyboomer müssten ja dann Gen, welcher Buchstabe kommt davor? Die Babyboomer, das müsste dann W sein, ne? Gen W. Gen W, ja, genau. Nee, ich fände cooler, wenn alle Gens noch einen Beinamen hätten, so wie Babyboomer. So ein Alias, genau. Aber ist, glaube ich, auch tatsächlich der Fall. Ja. Weil ich weiß, es gibt über Millennials zum Babyboomer hinaus auch noch Bezeichnungen für andere. Mhm. Ich habe es jetzt gerade nur hier umzeichnet. Aber das bedeutet ja, wenn die Liste so weitergeführt wird, ab in 2 Jahren kommt dann die Generation Beta. Ja. Sag mal, wie groß ist da eine Generation? 20 Jahre, so wie wir das auch rechnen würden, oder? Nee, 15 Jahre. 15, mhm. Okay. Genau. Weil ich glaube, mir ist so, als wenn man das immer eine Generation nochmal für 20 Jahre so grob. Weißt du, das ist ja mal der Zyklus, in dem Familiengründungen stattfinden, ne? Mit 20 Jahren. Stimmt, so Familie, eine Generation halt. Genau, genau. Generation. Ja. Ja, richtig. Aber bei den Amis vielleicht werden die halt schon echt mit 15, beginnen die da schon mit der Familienplanung. Keine Ahnung. Du bist doch der Amerikanologe hier. Ach so, yes. Yes. Genau, da hatten wir es wieder. Ja, also sehr interessant, weil wie gesagt, war mir jetzt auch alles nicht bewusst, wann welche Generation ist. Und jetzt weiß ich, dass ich in der Generation X. Ja, damit haben wir das nochmal aufgefrischt. Nächste Woche Test. Ja. Nächste Woche Abfrage. Leistungskontrolle. Und ich rede nicht mit Stefan, sondern mit euch. Richtig. Na, gut. Aber keine Angst mehr. Ja, hast du was Cooles noch erlebt? Nee, erlebt nicht, aber ich habe, also ja, erlebt habe ich auch viel. Ich überlege gerade, was ich davon erzählen kann. was für die Öffentlichkeit bestimmt ist, ja. Ja. Nee, ich habe ja schon beim vor 2 Wochen eigentlich eine interessante Information gefunden, die ich mal droppen wollte, weil ich sie ganz interessant fand. Ja, und zwar verkünden wolltest. Der Hamburg-Marathon, war der schon? Der Hamburg-Marathon, das kann ich dir nicht sagen. Okay, ist auch egal. Wusstest du, dass es dort Kopfhörerverbot gibt? Ah, verstehe. Hat man nicht drüber gesprochen, ne? Nee, du hattest es mal irgendwie angedeutet, ja. Ne? Das passt, weil nächsten Mittwoch, gerade sind hier die Kollegen alle weg, ist der Berliner Firmenlauf. Stimmt, ich wurde auch gefragt. Wo wir auch vertreten sind. Naja, ich wurde auch gefragt und habe gesagt, nein. Nein. Na, ich feuer die Leute an. Ja. Kann sein, dass beim Firmenlauf das auch gilt. Und zwar nicht generelles Kopfhörerverbot, sondern In-Ear-Kopfhörerverbot. Ja. Und das Interessante war, ich habe es jetzt leider, doch nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, beim Hamburg-Marathon war das Witzige. Übrigens nicht nur da so, ne? Es ist in vielen größeren Marathons mittlerweile so vorgeschrieben. Also wie gesagt, nur In-Ear-Kopfhörer sind verboten. Ja. Die führen zur Disqualifikation. Wir kommen gleich darauf, warum. Interessant war jetzt nur beim Hamburg-Marathon, dass einer der Hauptsponsoren ist ein Kopfhörerhersteller. Ach, und der kann seine Geräte nicht mehr. Nee, diese Kopfhörer darf man tragen. Ah. So, in der Presse kam es so rüber wie Kopfhörerverbot beim Marathon, außer die Shocks, die dürfen getragen werden. Aber das sind auch In-Ear-Kopfhörer, oder wie? Nee, es geht tatsächlich, und das ist nämlich die Information, es geht um In-Ear-Kopfhörer. Ja. Also in der Presse war es ein bisschen irreführend zu lesen. Mhm. Also es geht wirklich nur um In-Ear-Kopfhörer. Und der Hintergrund ist, dass du mit In-Ear-Kopfhörern nicht die Leute um dich rumhörst. Na, nicht nur das. Ne? Und das die Ansagen und Signale richtig, und so nicht genau, mitkriegst. Ne? Ja. Genau. Weil die auf den Strecken oder an den Strecken gibt es ja immer Durchsagen in vielen Marathons und das ist halt ein Sicherheitsfeature. Und übrigens, was mich auch ein bisschen schockiert hat zum Thema Schocks, einer der Hauptsponsoren Schocks ist ein chinesisches Unternehmen. Warum irritiert dich das? Dass ein chinesisches Unternehmen Hauptsponsor von einem Hamburger Marathon ist. Ja. So weit sind wir schon. Na, von der Fußball-Europameisterschaft waren doch auch chinesische Unternehmen die großen Sponsoren. Autounternehmen und sowas alles. Ach, apropos, wusstest du, dass Xiaomi Autos baut? Ja. Krass, ne? Die bauen auch Fernseher. Und Huawei auch. Ja. Ja. Das sind die Chinesen. Und wie man hört, gar nicht mal so schlechte Autos. Ja. Also ich meine, die sehen dann, wenn man sich die anguckt, sehen die aus wie tausend andere Autos, die man kennt. Ich habe ein Video gesehen auf YouTube. Ja. Wer von euch so ein bisschen Auto-Enthusiast ist, der kennt wahrscheinlich Omid sowieso. Mhm. Aber da gibt es ein Video, in dem er mal diesen die getestet hat. Xiaomi ja. Unter die Lupe nimmt und als großer Auto-Fan, vor allem deutscher Auto-Fan, sehr entsetzt ist, wie gut und wie günstig die sind. Aber eben auch, wie viele andere Autos da verbaut sind da drin. Ja. Also designtechnisch, ne? Ja. Genau. Ne, die erfinden das Rad nicht neu, ja. Sozusagen. Genau. Rad und Auto. Zu den Kopfhörern, ich hatte dann auch geschaut, ob Kopfhörer mit Noise Cancelling, also nicht in ihr Kopfhörer, mit Noise Cancelling, ob die verboten sind. Und ich habe es leider nur grob auf der Pfanne, aber ich glaube, die sind nicht verboten, weil, und das fand ich interessant, aber auch nicht so 100% belegt, das Noise Cancelling die Frequenz von Stimmen, nee Quatsch, Stefan, ich mixe gerade was, ja. Sind wir nämlich beim nächsten Thema. Skoda Hupe Auto. Skoda Hupe Auto. Und jetzt schließt sich gleich der Kreis. Ja. Skoda hat eine Hupe in der Entwicklung, die durch Noise Cancelling durchdringen. Achso, vielleicht weil da Frequenzen benutzt werden, was Noise Cancelling nicht kann? Was? Genau, das, da, das, also jetzt ne, kommt der, haben wir, schlagen wir gleich den Bogen wieder zurück. Mhm. Ja, es ist so, dass wohl unter Kopfhörerherstellern verbreitet ist, dass sie den Bereich der Stimme, den Frequenzbereich, nicht wegdrücken so doll. Okay, dass man, weil das Ziel von Noise Cancelling genau wohl sein soll, dass du zwar Störgeräusche nicht hörst, wozu ich jetzt auch einen ungewollten Gesprächspartner zählen würde, aber ja. Das ist wohl, das machen wohl viele, auch wenn es jetzt nicht dokumentiert ist, irgendwie so, so doll nachvollziehbar, das machen wohl einige Kopfhörerhersteller, dass sie den Bereich, wo die Stimme ist, eben nicht ganz so doll dämpfen, damit du angesprochen werden kannst, wenn du Noise Cancelling Kopfhörer hast. Okay. Und das machen sich die Hersteller der Skoda-Hupe zu nutzen. Mhm. Und deswegen ist die Hupe in dem Bereich, wo Stimme ist, und sorgt dafür, dass du sie eben trotz Noise Cancelling Kopfhörern hören kannst. Okay. Genau, fand ich interessant. Für den Straßenverkehr nicht schlecht? Ja. Ja. Aber wie gesagt, also nochmal zurück zu den Marathons. Also ich hatte das auch gelesen, dass es mittlerweile sehr verbreitet ist bei großen Marathons. Ne? Und die Frage ist aber, also erkennt man in ihr Kopfhörer und nicht in ihr Kopfhörer immer eindeutig? Gut, also eine Regel ist ja erstmal nur eine Regel. Ja. Und auf der zweiten Seite des Papiers steht ja dann die Umsetzung der Regel. Ja, oder genau, die Überprüfung der Regel, ja. Wobei es, die werden ja auch gefilmt, ne? Also beim Firmenlauf hier in Berlin ist so, dass am Ziel eine Kamera hängt und du kannst dann deinen eigenen Zieleinlauf aufgrund deines Chips am Schuh, an den Schnürsenkeln, kriegst du dann deine Videosequenz vom Zieleinlauf online zu sehen. Was ich ja cool finde, ja. Ja. Guck mal, ist ja beim Anschnallen auch so. Es besteht eine Anschnallpflicht, ja. Aber es wird ja jetzt nicht gehandelt auf. Du darfst auch nicht bei Rot Leute über die Straße gehen. Ja, das sind halt Sachen, die sind offensichtlicher als so in ihr Kopfhörer. Stimmt, ja, das stimmt. Ja. Gut. Also magst du denn in ihr überhaupt? In ihr ist nämlich überhaupt nicht mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Kommt tatsächlich auf den Zweck an. Wir hatten dieses ganze Kopfhörer-Thema, glaube ich, schon mal auseinandergenommen. Mit Over-Ear, offen, halb offen, geschlossen. Mein Favorit, also ich sag mal unterwegs, in ihr, weil die halt nicht aus den Ohren fallen. Ah, die sind doch mal so klein, oder? Ich würd unterwegs keine Over-Ear tragen, also wenn ich irgendwo in der Bahn bin. Das waren aber auch viel. Ja, das ist auch ein bisschen ein Fashion-Statement, glaube ich. Ja. Also seit der Apple-Werbung von vor 100 Jahren, glaube ich, ist das ja angesagt, so mit Kopfhörern, damit sagst du ja auch was aus. Also guck dir die Leute mit den Kopfhörern an, dann. Ja, gut, ja. Ne? Hat auch einen Style, auf jeden Fall. Ich habe neulich einen in der Bahn gesehen, der hatte ein Headset. Also hier so ein Gaming-Headset auf. Ah, geil. In der Bahn mit Mikrofon. Ja. Und der telefoniert. Ja, kann man auch machen. Natürlich, mit Bügelmikrofon. Richtig. Ja. Na, es gibt, habe ich auch schon gesehen, die dann auch einen Laptop auf dem Schoß haben und gearbeitet haben. Ja. Oder Dings gespielt haben hier. Das Ballerspiel, wie heißt das? WoW? Oh Gott, sind wir schlecht, Stefan. Nein, dieses Standard. Call of Duty? Call of Duty. Ah ja, okay. Ich wollte COD sagen. Ich wollte es eigentlich ganz cool rüberbringen, ja, aber mir ist tatsächlich bist, nicht. Da muss man aber auch cool für sein, ne? Das hast du mal gespielt, Call of Duty? Nee. Nee. Nee. Okay. Aber wieder eine geile Überleitung von dir. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Also. Ich lese deinen Zettel. Ach so, du guckst immer drauf. Nein. Na toll. Soweit kann ich gar nicht gucken. Pack ich den mal weg hier. Na gut, komm, dann nimm sie auch die Überleitung. Ja, die Überleitung nehme ich mal, fang die auf und. Aber offenbar steht die auf einem anderen Zettel, du viele Zettel, wie du hier gerade hin und her willst. Nein, hier steht's. Guck, Lasertag Neukölln. Lasertag, das stimmt. Ist das Thema. Ja, hatte ich dir auch berichtet. Ja, hast du wahrscheinlich auch in meinem Status gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Nein? Meine Premiere im Lasertag. Du hast es erzählt. Hast du was gepostet im Status? So richtig mit Gewehr in der Hand und so? Ne, doch, ein Teamfoto habe ich gepostet, ja. Echt? Ja. Schon okay, aber dann muss die Waffe nicht erkennbar gewesen sein. Das hätte mich wirklich gewundert. Doch, war schon zu erkennen. Also, Stefan mit geschulterten Waffen. War eine spannende Erfahrung. Ich war ein bisschen. Wo neugierig. Wart ihr gewesen? Wir waren in Neukölln. Ach so, nicht in dem an der Landsberger, wo das Hotel ist. Aber Lasertag ist ja so ein Trend, wie halt auch andere Trends mittlerweile, sowas wie Escape Rooms, gibt es halt Lasertags auch an sehr vielen Stellen in Berlin. Und eine coole teambildende Maßnahme, also lohnt sich für Familienmitglieder. Nee, schreibt sich auf. Nee, ich habe was anderes aufgeschrieben. Wochenende ist geplant. Ich habe was anderes aufgeschrieben. Ach so. Wie, wenn du sagst, ich kann hier meinen Onkel nicht leiden, dann kannst du ihn mitnehmen und kannst ihn mal virtuell abballern oder was? Naja, das ist so eine Frage, ne? Weil ich habe zum Beispiel am Wochenende Besuch gehabt, denen habe ich das erzählt und die waren gleich so, nee, auf keinen Fall. Also. Diese Ballerei geht gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre auch nicht mein Ding. Nee. Ist aber, macht Fun. Also ich habe ordentlich geschwitzt, das war auch ein heißer Tag. Und du spielst quasi so wir haben drei Runden gespielt, eine Viertelstunde ungefähr, ne? Dann gibt es eine Pause. Wir waren in mehreren Teams. Ja. Und ich habe mich von Runde zu Runde gesteigert. Am Ende war ich, glaube ich, Dritter oder Vierter. Also war richtig gut. Wenn die jetzt so gut gelaufen hast, dann hätte die eigenen Teamkameraden mit abgeschossen. Das kannst du nicht. Selbst wenn du die versehentlich triffst. Achso, Friendly Fire geht nicht. Nee, sowas zählt nicht. Ne? Und du hast ja im Prinzip eine Weste auf. Also für die das nicht kennen, du hast so eine Weste, die du dir aufsetzt. Und da sind verschiedene Sensoren, wo Treffer zählen. Ja. Ne? Also im Brustbereich, auf den Schultern, am Rücken und an der Waffe. Ja. Die Waffe kann man auch treffen. Ne? Und die Waffe muss immer mit beiden Händen angefasst werden, sonst kannst du nicht schießen. Ja. Ne? Was ich schon mal gut finde. Und für mich war es erst so der Fun-Faktor. Ich habe das jetzt nicht so ernst genommen. Es ist für mich ein Spiel. Ne? Und es gab aber auch dort Leute, nicht von unseren Teams, aber wir haben teilweise mit fremden Leuten gespielt. Ne? Ja. Das ist natürlich auch schön. da gab es Leute, wenn du die abgeschossen hast, die haben sich erstmal aufgeregt, richtig geärgert, dann irgendwie gegen die Wand gekloppt. Was der eigentlich auch nicht machen sollst. Ne? Ja. Man soll das nicht zu ernst nehmen, das ist ein Spiel. Ne? Und die Waffe ist ein Gewehr? Die Waffe ist eine Laserpistole, genau, ein Gewehr. Eine Pistole ist kein Gewehr. Nee, nein, eine Waffe. Ja, ein Gewehr. Genau, richtig. Ne? Keine Panzerfaust, keine Pistole. Nein. Genau, ein Gewehr sozusagen. Aber mich hat es auch so als ITler interessiert, wie so die Technik dahinter ist, ne? Ja. Wie das funktioniert. Und du hast halt sozusagen eine eigene Karte mit einem Chip, die du an das Gewehr hältst. Und dann werden deine Parameter darauf geladen. Dein Team wird sozusagen eingeteilt. Jedes Team hat eine eigene Farbe. Und dann verteilst du dich halt in so einem Raum, der halt so eingerichtet ist, dass genau, du so Verstecke Wände hast und so weiter. Und wahrscheinlich auch mehretagig. Nee, das Ach so, war so nicht. Ist es, so ist es in der Landsberger, bei Escape Berlin. Mehretagig sogar? Mhm. Wow, krass. Nee, das wäre mir zu aufwendig. Nee, es war alles auf einer Ebene. Das ist so ein bisschen wie so ein Kinderspielplatz, dieser mit den Netzen und Matten. Ja, genau. Ne? Das meine ich mit Mehretagig. Also du hast jetzt nicht nur eine flache Ebene, sondern du kannst auch irgendwo hochgehen. Wo du dich verstecken kannst und so, genau. Ne? Da verteilst du dich und dann geht das Spiel irgendwann los, ne? Wird da auch angesagt, geht Licht an. Und dann geht's halt los. Und Punkte machst du ja nicht nur, indem du die anderen abschießt, sondern da gibt's auch überall so eine Tags, die in verschiedenen Farben leuchten, die kannst du auch abschießen. Ja. Da gibt's nochmal Zusatzpunkte. Und am Ende ist halt Auswertung, ne? Dann gibt's halt die große Tabelle, Gesamttabelle, Teamtabelle. Mhm. Und Ja, total spannend. Eine coole Erfahrung gewesen. Und weil du sagst, ja, so Fun-Faktor oder Kinder. Es gibt auch richtige Kinderparcours beim Lasertag, Kinder-Lasertag. Ja. Und da, wo wir waren in Neukölln, kamen halt auch die typischen Großfamilien rein mit ganz vielen Kindern. Die haben Lasertag gespielt. Ja. Ne? Also, es ist jetzt aber, muss ich tatsächlich sagen, nicht dem Stadtteil geschuldet, sondern nee, tatsächlich das nicht wäre ungewöhnlich. Jetzt ein Vorurteil, ja. Das gibt es überall. Ja. Ja, weil das ist mir aufgefallen, dass das unter Kindern ab einem gewissen Alter, also wenn die so 10, 12 so in dem Dreh, ja, machen die das schon gerne mal zum Kindergeburtstag. Genau, ne? Und an sich. Solange die wissen, dass man das mit einer echten Waffe nicht machen sollte. Das ist immer die Frage. Ja, das ist immer die Frage. Ja, ne? Aber also, da haben wir die Diskussion, die damals schon bei uns war: ist es okay, Cowboy und Indianer zu spielen? Ja, genau, ne? Aber ja, man sollte schon wissen, dass es wirklich ein Spiel ist. Aber ich finde es im Verhältnis zu den Ego-Shootern, die man auf dem Computer spielen kann, ist es ja Pillepalle. Das ist einfach nur mit dem Laser halt jemanden abschießen. Ja. Auf irgendeine. Wobei ich sagen muss, ich hatte bei einem Kumpel von mir COD, jetzt kann ich es ja sagen, Call of Duty gespielt hat und das auch auf YouTube dann lief. Da hatte ich mir das mal angeguckt und ich war total überrascht. Erstmal, wie die sich organisieren, also im Sinne von, dass die wirklich Dinge planen. Also die nehmen das natürlich dann relativ ernst. Ist ja auch im Team. Dann, und genau, dass dieser Teamgedanke hängt unheimlich hoch bei dem ganzen Thema. Und dann auch mit Nachbesprechungen, was ich auch sehr überraschend fand, dass die dann nach der Session in diesem Spiel mit ihren Avataren oder Figuren oder wie man die nennen mag, da zusammenstehen und dann ausgewertet haben. Mhm. Ja, das fand ich schon. Ja. Aber das haben wir auch gemacht, weil die erste Runde war so mal ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Du kriegst vorher ein kurzes Video präsentiert und denkst so, okay, ja, wie funktioniert das jetzt? Ne? Du hast geschrien, meine Munition ist alle. Nee, darfst ja auch nicht schreien, ne? Und nicht rennen, das ist alles verboten. Oh. Schnell laufen, okay, macht man mal. Wenn jetzt getroffen wurde, ist dann große schnell Schritte. Um die Ecke. Genau. Und nee, die erste Runde war auch katastrophal von uns allen. Ne? Und die zweite Runde war dann besser, weil wir dann nach der ersten Runde auch so ein bisschen ausgewertet haben und gesagt haben, ja, guck doch mal, wenn... ich sehe dich wirklich auf allen auf dem Bauch, bäuchlings durch den Parcours kriechen. Nee. Das darfst du, glaube ich, auch nicht. Kriechen ist auch nicht erlaubt? Nee, du musst, glaube ich, stehen, ganz normal dich bewegen. Ja, ja, dann ist es wirklich, hat es mit der Realität nicht so viel zu tun. Ja, deswegen, also das ist ein cooles Spiel. Leute, geht zur Bundeswehr, wenn ihr unbedingt Bock darauf habt. Ja, mein Cousin hat gesagt, dass Lasertag ist quasi Paintball für Weicheier, ne? Das glaube ich allerdings auch, ja. Aber wir wollten jetzt kein Paintball spielen, weil das finde ich irgendwie... Wobei, es gibt noch sowas anderes, Soft Air. Softball. Soft Air. Ja, ja. Das ist auch, also ich weiß, auch das habe ich bei YouTube gesehen, Leute, die Soft Air spielen, die machen das ja richtig so in Ruinen und so oder in irgendwelchen so geheime Orte. Gebäuden, so. Ja. Lost Places. Die machen das halt sehr, sehr intensiv. Fritz Meinecke ist so ein Soft Air-Typ. Ja, okay. Der ist da sehr intensiv. Habe ich mal gesehen. Nimmt das auch super, super ernst. Ja. Mhm. Oder ich erinnere auch gern an, vielleicht hast du es gesehen, Joko und Klaas, wo sie mit Betäubungspfeilen gespielt haben. Nee, da kann ich mich nicht erinnern. Super witzig. Habe ich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, irgendwo im Ausland oder so. Wir wissen natürlich, dass einiges davon gestaged ist, aber sie haben so mit Betäubungspfeilen hatten die Waffen da. Okay. Und dann haben sie halt gesagt, wir müssen erst mal gucken, ob die Dosis gut eingestellt ist. Okay. Und dann musste einer der Praktikanten aus ihrem Team halt den Arsch inhalten. Ja. Ja, und dann waren so Sachen, dass von wegen angeschossen und dann halb gelähmt. Ne? So eine, super witzig. Ja, gut. Gibt's bei YouTube, glaube ich. Okay, muss man mal gucken. Muss man mal gucken, ja. Du bist ja immer so ein Fetischist für Preise und so. Willst du ja mal Preise wissen? Ach ja, nee, richtig. Ja, genau. Nee, das ist ja nur, kann man ja mal mit abspeichern. Dann hat man mal so ein Portfolio an Sachen, die man machen kann. Ja, nee, ich habe auch vor. Lass mich raten, warte mal, wie viele Stunden? Na, wir waren ungefähr 2 Stunden da. 2 Stunden, genau. Pro Person sage ich 25 Euro. Ja, genau, also 20 bis 25, je nachdem, wann man spielt. Ne, Montag bis Donnerstag ist günstiger, ja, Freitag bis Sonntag natürlich teurer. Genau, und es lohnen sich auch Gutscheine. Ne? Also wir waren bei Groupon, heißt das, glaube ich. Ne? Ach, Groupon. Hm. Genau. Und wusste ich gar nicht, dass die noch gibt. Die war mir auch nicht bekannt, aber der das organisiert hat, der hat gesagt, ja, der hat da so einen Gutschein und wir hätten noch viel mehr Leute mitnehmen können, aber ja. Nee, und das war ganz gut. Ja, und da gibt es dann halt auch gewisse Gimmicks. Du kannst zum Beispiel, kriegst ein gratis Getränk, wenn du eine Bewertung abgibst, also alles sowas. Kommen wir gleich auch noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Das ist ein anderes Thema. Ist auch wieder eine Überleitung, aber genau. Nee, ich will mit dir auch mal Lasertag spielen irgendwann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich dazu Bock hätte. Also nee, anders. Ich weiß ganz genau im Moment, dass ich dazu null Bock hätte. Naja, das kriegen wir schon nochmal hin. Macht Laune, wirklich. Oder hast du Angst, dass du da dich so viel bewegen? Nee, ich habe Angst, dass ich dann aus meiner Rolle nicht mehr rauskomme. Ach so. So dass deine Kinder dich nicht mehr wiedererkennen. Messer zwischen den Zähnen, weißt du? Nein. Also es ist ein Spiel. Es ist ein genau. Spiel. Genau. Diesen Satz kannst du schon mal eintrainieren. Ja. Es ist ein Spiel, René, genau. Es ist nur ein Spiel. Richtig, richtig. Nee, es gab auch Leute, die dann, wenn du irgendwie, die sind an dir vorbeigerannt und haben gesagt, hinter dir und so, weißt du, ja. Was du ja eigentlich nicht machen sollst, aber war schon cool. Also, nee, war eine schöne Erfahrung. Ich würde wahrscheinlich auftauchen in Khaki-Hose mit Weste. Genau. Im Magazintag. Nicht Camouflage, Tarnkleidung. Ja. Tarnkleidung, genau. Na, man soll sich ja dunkel anziehen, ne? So. Aber es ist nicht so dunkel, es ist ja beleuchtet, man sieht ja die Leute. Am Ende hast du deine Weste, die ja leuchtet und das ist eigentlich deine Erkenntnis. Ja. Schreibt uns mal, ob wie ihr das seht. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Und ja. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr das so als Verherrlichung von Krieg und Waffen seht oder ob ihr sagt, nee, das kann man gut abstrahieren. Das ist just a game. Absolut, ja. Finde ich total berechtigt, die Frage, und würde mich auch mal interessieren. Ja. Na? Sehr cool. So, ihr könnt jetzt live anrufen. Ja, wir haben schon den ersten Anruf an der Leitung. Hallo. Nee. Hallo. Achso, warte mal, ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, was sagt denn die Uhr? Haben wir schon die Mitte erreicht? Oh, es sind schon mehr als die Mitte. Dann können wir doch mal was Neues reinbauen wieder. Wir machen was Altes neu. Und jetzt zwar, kommt eine Überraschung für euch. Du bist so heiß darauf. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das lieben. Also bestimmt. Also wir in Anlehnung an unserer alten Folgen, Stefan hat eine Retro-Folge und schon ist er wieder voll in der Zeit, machen wir, was Stefan sich schon lange wünscht, mal wieder Pausenmusik. Für euch die Chance durchzuatmen, für uns auch die Chance durchzuatmen. Marc ist nicht dabei, das heißt, es geht heute keiner auf Toilette in der Pause. Richtig. Und wir hören einen Song von ZH? Ja, man hat ihn schon hatten gesehen. Hatten wir schon mal, oder? Hatten wir schon mal, das Nasending. Ja, ich erinnere mich dran. ZH war bei uns in einer der Folgen, wo es um KI ging. Ah ja, siehst du, deswegen kommt mir das bekannt vor. Also Zeta, auch bekannt als Ben. Ja. Folge findet ihr in den Shownotes, berlin-podcast.de, da ist verlinkt die Folge mit Ben. Okay. Thema ist KI. Ich erinnere mich. Der ist nicht, Ben. Nur, ist nicht nur musikalisch begabt, er ist auch KI-kreativ. Kann noch mehr. Genau. Und wir hören jetzt, das Lied heißt Interpretiert, hat er mir gesagt. Mhm. Ich erzähle nach der Pause, warum das so heißt. Ich hab's nicht verstanden. Wir hören uns das erstmal an. Ist ein toller Song und wir hören uns gleich wieder. Thank you. Ja, gut. Mega. So, dann sind wir wieder da. Danke, Ben, ja. A.K.A. Zetar. Genau. Übrigens, wenn ihr mehr von Ben hören wollt und ihr habt Spotify, dann sucht mal immer der Nase nach. Mhm. Das war, glaube ich, auch, da haben wir einen Song mal gespielt gehabt in einer der Pausen. Ja. Das komplette Album ist bei Spotify und es ist ein Hörspielalbum. Okay. Genau. Ja, sehr cool. Und Mensch, wie können wir das vergessen? Der Erzähler in diesem Hörspiel ja. ist Marc. Stimmt. Ja. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Genau. Na, ja. Gut, cool. Bevor ich dir wieder eine Überleitung liefere, möchte ich. ja, dann erzähl doch mal. Möchte ich noch ein Thema anbringen. Und ja. zwar, ich hatte kürzlich ein Buch gelesen. Und zwar heißt das Geheime Leben der Bäume von Wollersleben oder so heißt er. Ich habe den Namen vergessen. Er liest auch schon ein paar Tage zurück. Aber. Da habe ich ein paar interessante Fakten gelesen. Über Bäume. Du hast ja letztes Mal schon genau. gefragt, wann Bäume geschlechtsreif werden. Genau. Und das ist ein Thema gewesen. Wann werden Bäume geschlechtsreif? Ja. Ich habe es mir nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ja, also die werden im Alter von 80 bis 150 Jahren geschlechtsreif. Ja. Was mich da an diesem Fakt so irritiert hat, ist, dass ein Baum geschlechtsreif wird. Ja, und vielleicht sogar eine Pubertät hat, aber ja. ja. Genau, und das ist nämlich das Thema auch, was die Kritiken zu diesem Buch dominiert, dass das alles ein bisschen vermenschlicht ist. Zum Beispiel schreibt er auch, dass Bäume Winterschlaf machen. Ja. Ach so, das ist in der Natur gar nicht vorgesehen und er hat das so also, interpretiert oder wie? Ich sag mal so, vielleicht überinterpretiert er es, aber im Prinzip hat er schon recht. Also ich finde es cool, dass das vermenschlicht, weil dadurch wird der Baum lebendig. Er erzählt zum Beispiel auch, dass oder schreibt, dass Bäume ihren Nachwuchs säugen. Okay. Weil sie ja natürlich dem Nachwuchs das Licht nehmen und deswegen versorgen sie ihn über die Wurzeln. Stimmt auch im weitesten Sinne. Aber alles nur in übertragenen Bildern sozusagen, so könnte man es deuten. Wird nur leider nicht deutlich, wenn man das Buch liest, weil er davon überzeugt ist. Okay. Und er sagt auch, dass Bäume Freundschaft miteinander haben, dass Bäume faul sind teilweise und sich an andere Bäume anlehnen. Aber es gab doch eine Sache in der Natur, war das bei Bäumen oder Pflanzen irgendwie, dass die sich gegenseitig respektieren, dass sie nicht ineinander. So schreiben, siehst du da das? Da kann ich mich erinnern. Und da gibt es aber jetzt die Buche, ja. die ist dann nämlich ein bisschen fies. Die Buche überwächst nämlich andere Bäume. Das ist ein Arschloch, die Buche. Die Arschlochbuche. Ja. Die wächst in die anderen Bäume rein und in denen ihre Kronen. Macht und die dann kaputt. Die so. Ja. Ja. Wie bei Menschen. Dann hat er, was ich auch witzig fand, also Bäume amputieren Körperteile, wenn sie an Wasser mangeln. Sie werfen dann Äste ab, die sie nicht versorgen können. Ja. Also da muss man dazu sagen, die Dinge passieren wirklich. Aber man kann davon ausgehen, dass der Baum jetzt nicht darüber nachdenkt. Aber das klingt so, weißt du, wie das für mich klingt? Wie so eine KI-Geschichte, wo du sagst, bitte erzähl das mal und bitte im Stil von Vermenschlichung. Also zumindest macht das ganze Thema sehr, sehr nahbar. Ja. Und was ich auch witzig fand, dass es Bäume gibt, die so hängende Äste haben, ja. so Weiden und so. Ja. Und die haben die hängenden Äste, um andere Bäume auszupeitschen. Auszupeitschen? Ja, und denen ihre Äste zu zerstören. Aha, da ja, muss man erstmal drauf kommen. Die Sache ist, bei Wind passiert das schon. Ja. Ne? Aber das macht der Baum natürlich nicht selber. Nee, das kommt ja automatisch. Das kommt dem Baum vielleicht zugute, ne, wenn er den Feindbaum auf die Art und Weise. Aber das hat die Natur sich vielleicht schon so gedacht irgendwie. Ja, aber das sollte gar nicht so das Hauptding sein. Das fand ich nur, war ein interessanter. Sag nochmal, wie das Buch heißt. Das Buch heißt Das geheime Leben der Bäume von Wollersleben. Wollersleben. Heißt ja, glaube ich. Das kann man in den Shownotes. Also das geheime Leben der Bäume, dann findet ihr das Buch auf jeden Fall. Also ich fand es super top. Okay. Also das ist Teil meiner Bibliothek geworden. Mhm. Genau. Und wo mich das Ganze hingeführt hat, ist, wie sieht es denn um Bäume in Berlin aus? Oh. Jetzt, du hast vielleicht die Zahl besser parat als ich weiß das immer nicht. Wie viele Menschen leben in Berlin? 3,8 Millionen, würde ich sagen. Okay. Was denkst du, wie viel, wie heißen sie, Straßenbäume es gibt? Also jetzt nicht Bäume, die in Wäldern stehen und so, sondern nur Straßenbäume? An den Straßen. Ein paar tausend Stück. Also es sind 430.000 Straßenbäume ungefähr? 430, ein paar tausend, ja. Quelle sehe ich übrigens auf meinem Zettel, ist SPD-Fraktion Berlin. Hoffentlich haben die richtig gezählt. Ja, ja, also 430, rund 430 Straßenbäume in Berlin. Mhm. 1000. Ja. Und inklusive Wälder, Grundstücke und Parks sind es um die 800 bis 900.000. Das ist schon ordentlich. Genau. Wir hatten, glaube ich, schon mal das Thema mit diesem Baumkataster. Ne? Es gibt ein paar Online-Services, also auf berlin.de unter anderem, wo Bäume kartiert sind und man nachgucken kann, wann dieser Baum zuletzt, wann der Baum gepflanzt wurde, was für eine Art das ist. Und es gibt sogar Seiten, wo du siehst, wann der Baum zuletzt gegossen wurde. Manche Bäume haben auch eine Nummer, ja. Na, dem Berliner Straßenland müssten alle eine Nummer haben. Haben die alle wirklich welche? Ja, müsst ihr mal gucken. Da sieht man teilweise auch, wie alt der Baum ist oder wie lange dieses Schild schon dran ist, weil es wird ein Nagel reingemacht in die jungen Bäume. Das sieht bei den jungen Bäumen mal komisch aus, dass der Nagel so lang ist und dann baumelt dieses Schild da so lose rum. Aber er wird ja größer, der Baum. Und genau, und der Baum, der wächst ja nicht von innen, sondern der wächst außen ran. Und deswegen wird der Nagel teilweise, der Nagel wird dann, wenn der Baum sehr dick wird, komplett abgenommen. Und bei manchen Bäumen, die lange nicht das Schild gewechselt gekriegt hat, siehst du sogar, wie dieses Schild verbogen ist, weil der Nagel schon in der Baumrinde verschwindet. Ja, ja. Hat der Baum Schmerzen. Ne? Wenn ihr das seht, ja, das ist auch, ein Baum hat, er schreibt oft von schwer verletzten Bäumen, also Bäume werden schwer verletzt, die können ja bluten, wenn sie, wenn mit dem Messer oder wenn ein Ast abbricht, das sind schwer verletzte Bäume, die leiden dann auch noch, so schreibt er das. Oder wenn ein Auto dagegen verunfallt. Warum sagst du verunfallt? Na, sagt man das nicht so? Ja. Nee, sagt man so. Das ist sehr fachlich. Ja. Gut. Ah, also, was würdest du sagen? Was ich sagen möchte, in Berlin. Genau. Also, wir wissen jetzt, es sind 400.000 Bäume. Die sind alle registriert. Wer sich also interessiert, was er da vom Haus stehen hat, kann man sehr gut nachgucken. Wir hatten das in einer Folge auch, aber Stefan, ich will dir nicht zumuten, die rauszusuchen. Ja, das kannst du selber machen. Das war kein Hauptthema. Okay. Und genau, es gibt das Baumgesetz in Berlin. Aha. Das Ziel ist es, bis 2040 eine Million Stadtbäume zu erreichen. Man will die Zahl also mehr als verdoppeln. Das ist nicht schlecht, ja. Und beschlossen wurde das Ende letzten Jahres, im November, was ganz, ganz Frisches. Das heißt Baumgesetz bzw. Klimaanpassungsgesetz oder ist wahrscheinlich Teil des Klimaanpassungsgesetzes. Ja, genau. Und für diese 15 Jahre, die jetzt da bevorstehen, sind 3,2 Milliarden Euro geplant. Okay. Ich weiß, jetzt werden viele schreien, oh, Bäume, Bäume, Bäume. Naja, du darfst ja nicht vergessen, Bäume neu pflanzen, es dauert halt, bis die eine gewisse Größe erreicht haben. Ne? Weißt du, wie alt so ein Baum wird? Na, hunderte von Jahren, tausende von Jahren. Weißt du, wie alt der älteste Baum ist? Nein. 9000 Jahre. 9000 Jahre. Da steht aber vielleicht kommen wir noch dazu. Steht der auch in Berlin? Nee, der steht nicht in Berlin. Habe ich das aufgeschrieben, wo? Ach ja, kommt noch. Kommt noch, okay. Genau. Für dieses Baumgesetz erstmal noch die Konsequenz, wenn wir die Baumanzahl dermaßen erhöhen, heißt das, dass alle 15 Meter ein Baum steht? Ja, von der Theorie, ja. Genau, und in der Regel, also eine weitere Regel innerhalb dieses Gesetzes auch, wird ein Baum gefällt, müssen 3 neue gepflanzt werden. Das finde ich vernünftig, wobei ich das schon manchmal krass finde, dass so schöne alte Bäume gefällt werden überhaupt. Aber so einfach ist das auch gar nicht. Dem Baum muss dann schon ganz schön was nachgewiesen werden. Ja, aber passiert ja trotzdem. Ja, passieren tut das. Weißt du, was der häufigste Baum in Berlin ist? Nee. Die Linde. Die Linde, okay. 35-37%, also so unter den Linden. Ja. Ja. Also knapp unter der Hälfte. Dann haben wir den Ahorn, die Eiche, okay. Die Platane. Ja. Platane kennen wir bestimmt. Das sind diese Bäume, die jetzt in den letzten Jahren, wo es mal so trocken war, so große Rindenstücke verloren. Das ändert hat, sich so der Baumbestand, ne? Haben sie auch gesagt, durch die heißen Sommer verschwinden bestimmte Baumarten und andere. Ja, die Platanen haben schon gut überlebt. Ja. Ja. Und die Kastanie. Kastanie, okay. Und typische einheimische Berliner Bäume sind überraschenderweise die Eiche, die Stieleiche und die Buche und die Erle, die jetzt nicht dabei waren. Okay, was auch bedeutet, dass die Platane zum Beispiel ist ein exotischer Baum. Und die Rosskastanie kommt aus dem Balkan, ist auch kein heimischer Baum. Ich hätte gedacht, die Kastanie ist ein deutscher Baum. Vom Namen her könnte man das denken. Ne? In dem Buch von Wollersleben stand übrigens auch drin, dass so ein Baum bewegt sich auch. Ja. Also sie wandern. Der wandert, ja. Die wandern. Ja. Zwar nur so ein paar Meter im Jahr. Und auf diesem Weg ist die Rosskastanie tatsächlich dann auch nach Deutschland gekommen. Okay. Ja. War dann mehr als ein paar Meter. Und auch interessant, die Burgsdorf-Lärche ist eine Züchtung, ist auch kein einheimischer Baum. Und der steht, oder ich glaube, der stand im Tegeler Forst, weil der gehört nämlich zu den Rekordbäumen. Die Burgsdorf-Lärche ist 300 Meter nördlich vom Teglersee. Ist nicht 3 Meter hoch, sie ist 3 Meter. Wir können uns beruhigen, sie ist 3 Meter nördlich, vom Teglersee und hat eine Höhe von 42 Meter. Mhm. Und war Berlins höchster Baum. Und ich glaube, die Burgsdorf-Eiche, da steht nur noch das Schild da. Ich glaube, die ist bei einem dieser Winde, dieser starken, die Putte geht. Das ist schade. Ja. War zu schwach. Wir kommen jetzt gleich noch zu Fakten. Ich weiß, dass du es liebst, dass Berlin-Fakten gibt es da. Ich liebe. Ich muss nur schnell mal die Naturfakten nochmal durchgehen. Ja. Der älteste Baum ist die Dicke Marie im Tegeler Forst. Mhm. Das ist eine Eiche und unter dieser Eiche, glaube ich, hat Goethe schon gesessen. Ui. Und ich glaube, der Name, warte mal, ich habe es hier. Also erstmal, die wird auf 800 Jahre geschätzt. Mhm. Die ist älter als Berlin selber. Ja. Das heißt, was die schon hat kommen und gehen sehen, Wahnsinn. Und der Name Dicke Marie stammt von den Brüdern Wilhelm und Alexander von Humboldt, die in dem Schloss, was dort um die Ecke war, aufgewachsen sind, im Tegeler Schloss oder Schloss Tegel. Und angeblich haben sie den Namen vergeben nach ihrer, was war das, Schlossköchin. Ach, die hieß so, die Dicke Marie. Ja, die hat immer gekocht. Genau. Mhm. Ja, und wir waren prominenter Besucher dort, hat es gesagt. So, jetzt Faktenquiz. ZDF, bitte. Welches sind die Top 5 Bezirke mit vielen Bäumen? Die Top 5 Bezirke mit vielen Bäumen. Also der grünste Bezirk ist natürlich Köpenick, Treptow-Köpenick, würde ich sagen. Was jetzt natürlich fies ist, man muss das auch ein bisschen im Verhältnis zur, ja, also wir haben jetzt nicht Baumdichte, ne? Mhm. Aber ja, du hast recht, ist auf Platz 2. Okay. Mit circa 44.000 oder 45.000 Bäumen. Okay. Straßenbäume wohlgemerkt. Oh Gott, ja, wer sollte da erst sein? Auf Platz 1 ist Marzahn-Hellersdorf. Auch sehr grün. Hätte man jetzt nicht gedacht, ne? Ja, hätte ich. Aber Marzahn schon immer. Das ist ein grüner Bezirk. Schon immer völlig unterschätzt wegen dem starken Kontrast zwischen Plattenbau und Grün. Ja, absolut. Kann ich mich entsinnen, in den 90ern schon wurde immer gesagt, grüner Bezirk. Genau, Marzahn mit knapp ein bisschen mehr, 46.000, 47.000 Straßenbäume. Mhm. So, dann haben wir auf Platz 3 Reinickendorf. Ja. Mit ungefähr 43.000, 44.000 Bäumen. Dann kommt Charlottenburg-Wilmersdorf mit 36.000 Bäumen, aber der höchsten Dichte. Der höchsten Dichte, okay. Der kleinere Bezirk. Ja, ja. Ne? Und dann nehmen wir noch Platz 5 mit 31.000 Bäumen, Lichtenberg. Lichtenberg auch, okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte ehrlich gesagt Tempelhof-Schöneberg auch noch mit dabei gesehen, weil da ja gerade im Süden viel. Na, ja, aber gut, Mitte hat auch den Tiergarten, könnte man auch denken. Na, dann gucken wir mal, welche die mit den wenigsten Bäumen sind. Mhm. Was denkst du, Platz 1? Den wenigsten Bäumen. Den wenigsten Bäumen. Oh, schwer zu sagen. Friedrichshain-Kreuzberg. Friedrichshain-Kreuzberg, okay. 16.000 Bäume. Okay, ist ja gar nichts. Mitte, viel Pflaster, wenig Bäume. Mhm. Dann haben wir Neukölln, hohe Dichte, wenig Grün. Ja, wahrscheinlich. Tempelhof-Schöneberg tatsächlich und Spandau. Spandau, siehst du, gedacht, ne? So weit draußen. Ja, da meinen Kollegen gerade vergessen. Ein Spandauer. Genau, das war ein paar interessante Fakten zu den Bäumen. Ja, ich wollte dich nochmal fragen, gibt es denn in diesem Gesetz, wenn die jetzt mehr Bäume pflanzen wollen, auch eine Vorgabe, welche Bäume es sein müssen? Das ist eine gute Frage. Du hast jetzt so viele aufgezählt. Das ist eine gute Frage, kann ich ja nicht sagen. Wahrscheinlich wird man, ich weiß, dass die Buche sehr beliebt ist. Was ist denn der beste Baum für das verändernde Klima? Ja. Kann man das überhaupt sagen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also ich denke, man würde in erster Linie Bäume nehmen, die hier sowieso angesiedelt sind. Und vielleicht wenig Wasser brauchen. Ja, wobei das ist ja genau das Thema. Übrigens auch sehr interessant. Warum recken die Äste von den Bäumen in so komischen, warum sind die Äste von Bäumen nicht waagerecht? Weil wenn du, der Baum, wir wissen es ja, der wächst ja nach oben, weil er Licht braucht. Mhm. Das heißt, die Krone ist ja auch immer relativ groß, damit er mit den Blättern viel Licht aufnehmen kann. Da würde ja eigentlich die waagerechte sehr viel Sinn machen. Ja. Das er kann nicht so viel, es funktioniert nicht, wenn er zu trocken ist irgendwie. Hat mit Wasseraufnahme zu tun. Ja. Und mit Stabilität. Ja. Also Wasseraufnahme deswegen, weil das Regenwasser, was in der Krone sich verfängt, läuft tatsächlich den Stamm runter. Und wenn es stark regnet, kann der hunderte Liter Wasser unter sich sammeln. Ach, spannend. Das sollten wir mal eine Spezialfolge von machen. Der Baum-Podcast. Genau. Und auch interessant war, Thema Nadelbäume, mal jetzt der genau umgekehrte Fall. Warum sieht denn Tannenbaum aus wie ein Kegel? Stimmt, ja. Das wurde mir früher als Kind, glaube ich, mal beigebracht, aber ich kann es nicht mehr. Der, ich sage Tannenbaum, das klingt wie in Kindersprache, aber ihr wisst, was ich meine. Die Tanne, ja. Der Grund ist tatsächlich, dass er ja eigentlich in schneereichen Gebieten heimisch ist und er verliert ja seine Blätter nicht. Mhm. Ne? Wir kennen das Lied, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Richtig. Und der Baum ist halt so gebaut, dass der Schnee nicht auf den Blättern liegen bleiben kann, sondern eben abrutscht. Das heißt, der Baum muss dieses schwere Gewicht von Schnee nicht tragen. Mhm. Das rutscht durch. Ja. Das rutscht quasi durch. Mhm. Und deswegen ist eine Tanne auch sehr, sehr gerade. Anders als ein Laubbaum, der so Verästelung hat. Der Laubbaum, wenn der Schnee halten würde, also wenn da die Krone mit Blättern bedeckt wäre im Winter, würde der Baum zusammenbrechen. Mhm. Ja. Auch spannend, ja. Wie gesagt, also das Buch, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ja, wir verlinken es, wie gesagt, in den Shownotes. Ihr könnt euch auch gerne bewerben und mein Exemplar euch ausleihen. Aber das muss ich erst in der Prüfung unterziehen. Das mache ich nur für sehr besondere Leute. Nur für Experten, ja. Sehr gut. Ja, genau. Baum, Naturthema, immer schön. Es waren bei dir ja viel die Vögel und jetzt bist du schon bei Bäumen. Ja, die Vögel sitzen ja auf Bäumen. Siehst du, wo du sagst, was waren die letzten zwei Wochen? Ich war auf einer Schmetterlingstour gewesen. Mm. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe die, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte, ich muss ganz kurz gucken, weil. Ist das recherchiert? Nee, das war ein neues Thema, das war mir nicht bekannt. Ich hatte jemanden dabei, der sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schmetterlingsaffin ist. Okay. Und jetzt muss ich raussuchen, hatte ein neues Exemplar auf dem Schirm, war da auch erfolgreich. Und zwar, hier ist es die Langhornmotte. Langhornmotte. Ja, ich möchte behaupten, die Langhornmotte ist, ich kann dir ein Foto zeigen, ihr müsst selber googeln. Die Langhornmotte ist ungefähr, einen halben Zentimeter groß. Mhm. Und ihre Fühler sind ungefähr dreimal so lang wie ihr ganzer Körper. Okay. Und sie schillert warum schön. Warum ist das so? Da darfst du mich nicht fragen. Okay. Das wird die Natur schon alles eingerichtet haben. Das hast du ja oftmals, ne? Aber keine Sorge, ihr werdet dieses Tier nie sehen, weil es ist so winzig. Mhm. Da muss man schon mit sehr offenen Augen und wachem Blick durch die Gegend rennen. War ein schönes Foto. Hast du selbst gemacht? Oder? Nee, hat er gemacht. Also er ist da auch, er hat sich gefreut. Er hat ein bisschen was eingefangen, was er vorher noch nicht so im Schirm hat oder noch nicht so gesehen hat. Ja. Ja. Die Artenvielfalt in Berlin ja auch atemberaubend. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben, obwohl ja noch nicht so, doch Frühling haben wir schon, ne? Ja, René, wir haben bald Sommer. Also wir haben tatsächlich einige Exemplare gesehen. Also mein Highlight war der Aurora-Falter, den ich noch nicht in echt gesehen habe. Ja, den hast du mal vorgestellt, glaube ich. Nee, nicht den Aurora-Falter. War es nicht der Aurora-Falter? Den habe ich nicht gesehen. Das Sonnenröschen war eigentlich im letzten Jahr so ein Highlight, haben wir noch nicht gesehen. Mhm. Feuerfalter haben wir gesehen. Okay. Admiral. Der Admiral, ja. Den kennt man ja. Ja, nee, aber das war. Und Zitronenfalter. Habe ich zum ersten Mal so richtig aus der Nähe. Ja. Kennt man eigentlich auch. In Gelb. In, ich würde sagen, Neongrün. Neongrün, okay. Ja, aber so, du hast stimmt, recht. Gibt ja auch grüne Gelb, Zitronen. Gelb, naja, gelb-grünlich, genau. Ja. Ja, also wenn ihr da Interesse habt, ich plane tatsächlich jetzt, ich überlege, ob ich den langen Tag der Stadtnatur. Wäre perfekt nutze. Geeignet. Ja, ich habe so ein bisschen Bock drauf. Könnt ihr mal gucken, 30. 31. Mai, langer Tag der Stadtnatur, genau. Da wird ein bisschen was laufen. Mhm. Ja, und vielleicht ja auch eine Schmetterlingstour. Ja, sag doch nochmal deine Projektwebseite an. Naturraum Marienfelde. Müsst ihr mal googeln, Naturraum Marienfelde. Ja, da findet ihr die Projektwebseite von René, wo René sich ehrenamtlich, wie sagt man, engagiert. Genau. Ja, sehr cool. Sehr schön. Ich habe das Handy in der Hand, als wollte ich irgendwas Wichtiges machen. Ich finde auch, ja. Es sieht so aus, als wenn du in der S-Bahn einfach fährst hier. Und heute war auch in der S-Bahn, kam irgendwie so ein Gitarrist rein, hat irgendwie ein schönes Lied gesungen und da habe ich mich so umgeguckt und alle haben irgendwie auf ihr Handy geguckt. Ja. So ist es heute, ne? Also, aber ja, was würdest du machen? Hast du noch ein Thema? Ja, ich wollte auch ein sehr kontroverses Thema. Auch kontrovers. Willst du sagen, mein Schmetterlingsthema war kontrovers? Super kontrovers. Brauchen wir das noch? Bäume. Der braucht Bäume. Genau. Bäume, ja, Schmetterlinge. Genau, aber wir machen jetzt mal. Stefan zieht uns zurück in die Welt der Moderne. In die Realität, genau. Wir machen mal einen Cut, kommen jetzt in einen ganz anderen Bereich, nämlich Thema Bewertungskultur. Ah ja. Was würde dir da sofort reinfallen? Ich würde sagen nur teilen, liken. Was sagt Marc immer? Und die Glocke drücken. Nee, Marc sagt immer kommentieren, teilen, liken. Irgendwie so, ja. Teilen, liken, kommentieren. Das sagt ja, er, glaube ich, mal. Ja, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt auch der nicht. Der ist immer wichtig. Genau. Ja, das ist, warte, der neueste Trend ist ja, wir haben in unserer Abo-Zahlen gesehen und uns ist aufgefallen, dass 50% der Leute, die dieses Video geguckt haben, gar nicht abonniert haben. Ja. Richtig. Und uns ist auch aufgefallen, wenn ihr uns bei Spotify hört, dass ihr uns noch gar nicht bewertet habt. Und noch keinen Kommentar gegeben habt. Ja. Nutzt die Chance, das ist die Interaktionsmöglichkeit für euch. Aber es geht nicht unbedingt darum, sondern Bewertung an sich im Sinne von Bewertung. Ja. Na? Denn zum einen gibt es jetzt ein neues Google-Feature, vielleicht hast du davon gehört. Ah, du bist bei Bewertung von Google Maps-Eintragungen. Ja, überhaupt Bewertungen, ne? Du kannst Firmen bewerten, kannst Restaurants bewerten. Ja, aber du redest ja von Google und das ist ja eigentlich Google? Immer im Rahmen von Google Maps. Ja, von Google überhaupt, also nicht unbedingt Google Maps. Ach so, ich habe immer das Gefühl, wenn du bei Google was suchst, dann kommt oben das Widget, dass das dieses Maps-Widget genau, ist. Genau, ne? Ja, okay. Also Google hat ja jetzt was Neues eingeführt. Google-Bewertung, ja, stimmt, du hast recht. Und genau, denn ab sofort ist es so, dass Google auch mit anzeigt, wie viel Bewertungen gelöscht wurden. Haha. Zwar geclustert. Und ich finde es, wenn man da so drüber nachdenkt. Warte, geclustert musst du kurz erklären. Ja, also gruppiert. Also man sagt über 200, so, über 1000 und so weiter. Okay. Ne? Genau, in einem bestimmten Zeitraum. Und die Gründe stehen manchmal auch da. Wirklich? Ja. Aber muss man beim Löschen einen Grund angeben? Nee, aber also ach so, nein, das wahrscheinlich oder schon. Welche Gründe meinst du? Ich habe noch nie eine Bewertung gelöscht. Nee, ich zum Beispiel kannst du dir mal angucken, war Piano Köln. Ja. Und da siehst du oben so eine Box, wo steht 5 Bewertungen, 7000 gelöscht. Mehr als so und so viele Bewertungen gelöscht in den letzten so und so Monaten. Ja. Aufgrund so und so, ne? Und vor allem dann müsste da stehen, wie viele Sterne die Bewertung hatten. Nee, das steht nicht da. Aber, nee, aber das macht ja auch keinen Sinn, weil niemand wird eine positive Bewertung löschen. Ja, das ist absolut richtig. 10 Sterne, scheiß Restaurant. Genau. Ja. Ja, aber ich finde das ist ja so ein bisschen immer Bewertung, überlegt man ja, was kann man jetzt mit so einer Bewertung anfangen? Von einem Produkt, von einer Firma oder so, ne? Und ich finde, das macht es nochmal ein bisschen charmanter. Und deswegen sage ich kontrovers, weil da gibt es garantiert viele Für- und viele Gegenargumente. Aber ich glaube, Google ist ja bei vielen Sachen ein Vorreiter und das könnte sich dann auch durchsetzen. Ich sage dir ganz ehrlich, das wird auch langsam Zeit, weil das Problem gibt es ja nicht nur bei Google. Absolut. Dieses Thema, also Bewertungen sind ja für was gut. Ja. Und jetzt mache ich mal einen Riesensprung in die Welt der Schule. Ja. Eine Schulnote ist auch eine Bewertung. Ja. Und auch da gab es in den letzten, so ich will gar nicht sagen in den letzten Jahren, sondern ich möchte fast behaupten in den letzten Jahrzehnten schon, dieses Thema von wegen, ich klage gegen eine Schulnote, die ich gekriegt habe. Und das nächste Thema ist, Bewertungen dürfen nicht negativ sein. Ne? Man denkt an das Bewerbungszeugnis. An das Arbeitszeugnis, ja. Genau. Mhm. Genau. Was ist eine Bewertung wert, wenn sie nicht mehr realistisch sein darf? Richtig. Andererseits verstehe ich auch das Problem und da rührt das mit dem Löschen der Bewertung her, wenn jemand unzufrieden ist und dann eine Kackbewertung abgibt. Ja, genau. Also das ist ja auch immer so diese emotionale Ebene, ne? Die persönlich betroffene Ebene. Und ich finde, Bewertungen geben ja nur ein Meinungsbild zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Nummer Bewertung eins. Könnte sich ja theoretisch auch ändern nach ein paar Jahren. Ne? Kann und ja sein. Kann sogar produktabhängig sein. Richtig, ne? Und das ist es. Aber ich finde es eigentlich genial, weil mir geht es auch so, dass ich oftmals bei Bewertung das Gefühl habe, kann ich das jetzt gebrauchen oder nicht? Oder sind das jetzt nur hier übertrieben geile Bewertungen und wo sind eigentlich die negativen Bewertungen? Also das ist ja das nächste, Bewertung kaufen. Ja. Ne? Aber ich finde, also ich finde es eigentlich einen super smarten Move zu sagen, man zeigt an, wie viele Bewertungen gelöscht wurden, weil dann ist zumindest schon mal klar, okay, hier hat jemand nur Top-Bewertungen und hat aber hunderte gelöschte Bewertungen, dann weiß ich schon mal, hier kann ja was nicht stimmen. Und ich hatte ja vorhin das Thema Lasertag, ne? Wir haben ein Freigetränk gekriegt, wenn du bewertet hast. Und das ist ja auch so diese Anreiz-Motivationspsychologie, die ja eigentlich das in Deutschland nicht erlaubt ist. Das ist Bestechung. Genau, richtig. Und da kommt wieder die Frage, was ist so eine Bewertung überhaupt wert? Ja, und das ist ja bei Amazon auch schon gang und gäbe. Mhm. Ich meine, ich habe nicht das erste Mal ein Paket aufgemacht von irgendeinem Drittanbieter auf Amazon, wo ein Zettel drin lag mit du kriegst einen Kickback oder also du kriegst Geld zurück oder einen Gutschein, wenn du eine Bewertung abgibst. Ja, richtig. Ja. Und ganz ehrlich, das ist denen teilweise wirklich was wert, ne? Ja, naja klar, da geht es ja auch um den Konkurrenzkampf gerade. Ja, du bist ein Multiplikator mit deiner Meinung. Absolut, ne? Absolut. Gibst du volle Sternzahl ab, kaufen vielleicht 10 weitere Leute. Und das habe ich jetzt ganz viel erlebt. Also ich habe zum Beispiel, bestimmte Ärzte haben mich gefragt, hey, hast du ein Google-Konto, kannst du uns nicht bewerten? Ne? Neulich war ich in einer, hatte ich ein Problem mit meinem Autoschlüssel, bin ich in so einen Schlüsseldienst speziell für Autos gegangen, war ein easy Problem, 2 Sekunden hat er das lösen können und dann meinte ich, ja, was willst du jetzt haben? Dann sagt er, ja, gib uns eine gute Bewertung und dann bin ich zufrieden. Ne? Aber muss sagen, fair enough. Ja. Also ich hatte tatsächlich auch im Autobereich einmal das Gefühl, wo ich ohne Aufforderung das Bedürfnis hatte, dem eine gute Bewertung zu geben. Ja, schwierig, ne? Und dann gibt es ja noch den Fall Firmenbewertungen, also alte Arbeitgeberbewertungen. Da gibt es ja auch gute Dienste und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da war die Personalabteilung tagtäglich beschäftigt damit, die negativen Bewertungen über Anwälte löschen zu lassen. Das, genau, das ist ja der eine Weg. Also es gibt ja den Weg, man kann es alleine löschen. Ja. Und es gibt ja tatsächlich, dass mit Anwalt gegen negative Bewertungen vorgegangen wird. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, muss man ja leider auch sagen. Ja, gut, aber den Bedarf verstehe ich voll. Mhm. Also rechtfertigt sich natürlich nicht gegen eine negative Bewertung. Na gut, das kommt darauf an. Also genau, es gibt Fälle, wo es okay ist. Natürlich, wenn die Firma, sage ich jetzt mal als Beispiel, richtig kacke ist und die Leute nacheinander gehen, dann werden die ja natürlich keine positiven Bewertungen abgeben. Du gehst ja nicht, wenn du ein positives Gefühl hast. Richtig. Du sagst ja nicht, Chef, mir gefällt es dir nicht, ich kündige, aber du kriegst eine positive Bewertung. Genau. Das macht ja keinen Sinn. Ich gebe dir mal Wir wissen ja auch, die Leute, die bewerten, sind meist die unzufrieden sind. Das ist wie bei uns im Podcast, diese Frage nach Feedback, ne? Das ist ja auch immer eine Diskussion unter uns dreien. Warum kriegen wir so wenig Feedback? Also, es liegt einfach daran, wenn du kein Anliegen hast, keinen Grund, dann melde, dann machst du das. Und ganz ehrlich, ich finde es auch mal super kritisch. Also natürlich freue ich mich, was zu hören. Ja. Aber mir geht es ja auch nicht darum, dass ich was von anderen hören will, damit andere sehen, dass ich will vielleicht was Positives. Andere warnen. Oder irgendwie so. Nee, jetzt dieses, ich freue mich über eine echte Meinung, freue ich mich voll. Ja. Ne? Also wenn eine Mail reintrudelt oder so. Aus dem Bauch heraus. Ne? Genau. Aber ich will jetzt nicht, und das ist leider eine Kultur, die sich entwickelt hat auf YouTube und Co. Ja. Und auch Likes auf Facebook und keine Ahnung was, dass man das eigentlich haben will, damit die anderen sehen, dass man positiv bewertet wird. Genau. Und das, was brauche ich nicht. Und die Algorithmen funktionieren ja auch so, dass sie halt Bewertungen durchaus beachten. Natürlich, weil sie der Meinung sind, dass das tatsächlich eine Messlatte ist. Aber richtig. Diese Messlatte ist völliger Quatsch. Ja, das ist. Ich weiß, wenn sich keiner meldet, ist alles super. So ist es schon, so ist es beruflich, so ist es in Familie. Hm. Zu den negativen Bewertungen. Du kannst ja, das hat Google ja auch schon gut gelöst und andere, diese Mitarbeiterportale machen das ja auch, du kannst ja auf eine negative Bewertung auch reagieren. Habe ich auch oft schon so für mich genutzt. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da eine Reaktion von dem Anbieter sehe auf das eine ist Bewertung, auch positiv, das ist für mich ein positives Signal und teilweise kann ich den Anbieter auch voll verstehen. Also wenn da einer schreibt, jetzt mal wirklich einfach gestrickt, du bist kacke und dann kommt nur als Antwort, hey, sag uns, was dein Problem ist, wir melden uns bei dir, dann ist diese negative Bewertung für mich schon nichts mehr wert. Na gut, aber das ist ja auch wieder das Thema und das hast du ja auch in sozialen Medien, in den Kommentaren, diese Kultur, einfach dieses Bashing, dieses Trollen. Genau, statt irgendwie Gegenargumente oder irgendwie Verbesserungsvorschläge. So, ja, ne? Also manchmal kannst du den viel bessere Bewertung. Ja. Manchmal kannst du den IQ der Person, die da die Bewertung abgibt, auch schon ablesen, ja, von dem Kommentar. Das ist ja auch die Anonymität, ja, im Internet. Also es ist letztendlich, wird es immer ein Wettrüsten bleiben, ja, weil diese Bewertung und Kommentare, Feedback, alles bilden halt eine Wahrheit, mhm, oder machen den Anschein, dass sie eine Wahrheit abbilden. Ja. Und ich glaube, man kann sich bewusst sein, dass sie das nicht tun. Aber man fällt automatisch für dieses Kriterium, weil die Anbieter dieser Bewertungssysteme natürlich bewusst versuchen, ein Bild zu erzeugen. Also es, ja, steht ja nicht umsonst da, 5 von 6 Sternen oder irgendwas. Absolut, ne? Sondern das vereinfacht ein komplexes Bild. Und ich gehe ehrlich gesagt auch teilweise danach. Ich gehe meist nach Masse von Bewertungen. Bewertung. Ja. Weil ich mir dann auch sage, wenn sich einer 100.000 Bewertungen gekauft hat, dann war er schön dumm. Ja. Aber das, so dumm wird wohl keiner sein. Absolut, ne? Also, und wie du schon vorhin das Beispiel gesagt hast, also das wirkt halt ganz anders, wenn man sieht, irgendwie 4,5 Sterne und 500 gelöschte Bewertungen. Das ist ja auch eine ganz andere Wirkung. Genau, also ich finde, das ist ein guter Schritt. Das ist vielleicht nur eine kleine Kennzahl, mhm, die ein bisschen versucht, die Realität dann wieder gerade zu rücken. Ja. Aber ja, ich finde es okay. Ich finde, man sollte jeden Anreiz nehmen, Dinge zu manipulieren. Und dann können sich Anbieter eben auch mal überlegen, eher Stellung zu einer negativen Bewertung zu geben, genau, was ja vorher schon statt auch eine Option war, statt die einfach zu löschen, ja, und dann Tisch zu kehren. Genau. Und deswegen, wie gesagt, nochmal zurück zu Google. Also ich finde das sehr innovativ und ja, ich bin gespannt, wie sich das Internet damit verändern wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Firmen danach. Das ist ein schleichender Prozess. Natürlich. Wir erinnern uns daran, diesen Daumen nach unten auf YouTube. Ich glaube, man sieht es, mhm, gar nicht mehr, ne? Stimmt, Dislikes. Der ist nicht so prominent, ne? Ich glaube, Dislikes. Doch, nee, habe ich gerade erst gesehen. Man, ja, ich glaube, bei Facebook wurde es irgendwann mal weggenommen, dass Dislikes nicht mehr zu sehen waren. Ja. Aber du hast mittlerweile hast ja trotzdem, also du kannst ja alles einstellen mittlerweile als Content Creator. Ich denke bei so einem Dislikes dann immer, ich habe meine eigene Meinung. Ja. Ja, halt, ja, schon, also ich sag mal ganz ehrlich, es ist ja auch ein heraufbeschworenes Thema. Ich möchte es gar nicht mal nur aufs Internet schieben, mhm, und auf Social Media. Dieses Thema Bewertung, Testimonials, ganz ehrlich, das ist auch so ein Ding, also hier diese, wenn Leute, ne, kleines Bildchen daneben steht, ja, ich habe das Produkt gekauft und ich finde es super, also das ist ja ein Testimonial und die sind für mich voll abgedroschen, also wenn ich das irgendwo lese, dann denke ich schon, Alter. Ja, wir haben natürlich auch die Erfahrung, also wir können es ja auch besser einschätzen, wir, ja, kommen aus dem Bereich, ne, und aber was machen jetzt Leute, die, ich will jetzt nicht sagen dumm sind, aber die einen anderen Hintergrund haben. Die aber wenn ich auf eine Seite gehe und da ist ein Bild von einer Person zu, ja, sehen, die vielleicht heutzutage sogar fiktiv sein könnte. Kann eine KI sein, sein, das ist ja das aber nächste Problem. In der Regel sind es ja normale Personen, mhm, und es ist ja meist auch eingebaut, sehr prominent. Es ist ja Teil des Marketings zu, ja, sagen, hier ist eine Person, die ist sehr zufrieden mit uns. Prinzipiell ist das ja okay, aber ich finde es auf Webseiten voll abgedroschen. Ja. Weil ich auch weiß, die Person wurde vorher angeschrieben, da wurde gesagt, ey, du hast eine coole Firma, ja, du bist ein guter Kunde, wir haben ein cooles Projekt zusammen gemacht, kannst du uns mal ein Statement schicken, was wir auf die Webseite nehmen dürfen? Genau. Und hier ist übrigens noch ein Amazon-Gutschein. Nein, man aber weiß genau es nicht, man weiß es nicht, aber ne? Das ist halt ein Beigeschmack, den es bei mir dann immer hat. Mhm. Ja. Hast du denn schon mal Bewertungen im Internet abgegeben? Ich bin tatsächlich sehr bewertungszurückhaltend. Okay, ich auch. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, aber die Frage, also oftmals sieht man ja auch in Apps und so, hey, möchtest du bewerten? Und dann denke ich, ja gut, komm, mache ich schnell, vergib Sterne und dann steht aber, geben Sie noch einen Text ein. Und dann sage ich, nee, da habe ich jetzt keine Lust irgendwie. Das ist, ja, also man zielt halt drauf, weil du vorhin sagtest, mhm, beim Zahnarzt und so, ich weiß, dass junge Unternehmer und moderne Unternehmen, mhm, immer das mit auf dem Zettel haben, ja, die Leute dazu zu animieren, Bewertungen abzugeben. Und ich glaube, bei Amazon ist sogar so, ich habe mal einen Kommentar oder eine Bewertung gesehen bei einem Produkt, da stand, keine Ahnung, was für Sterne, mhm, auf jeden Fall stand da, ah nee, es war nicht die Bewertung, es waren die Fragen. Da stand da drunter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da stand, kann man dieses Produkt essen oder so? Ja. Und dann stand da drunter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ja, und deswegen, warum gibt man so eine bescheuerte Bewertung oder so einen bescheuerten Kommentar ab? Ja. Dann ist mir aber irgendwann später mal aufgefallen, dass du von Amazon teilweise Mails bekommst. Mhm. Da steht drin, du hast das Produkt gekauft, dann steht die Frage drin. Ja, okay. Und Dummbatze und Hohlbirnen beantworten diese Mail, weil sie nicht kapieren, dass man nur die Frage beantworten soll, wenn man sie beantworten kann. Ja. Und das heißt, da kriegt irgendjemand eine Mail mit, kann man es essen? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht, schreibt zurück. Und das wird dann ungefiltert auf der Webseite angezeigt. Entweder so oder es sind vorgefertigte Antworten, die man nur anklickt. Das kann ja auch sein. Das hast nee, du bei, aber das macht, was ist denn das für eine, wenn in den Fragen zu den Produkten. Das ist schon ein geschriebener Kommentar. Das ist ein geschriebener Kommentar. Da stand doch irgendwas anderes dabei, es war ein getippter Satz, definitiv. Das ist eher bei Google Maps, wenn du irgendwie navigierst und dann stellt er dir ja auch ja manchmal Fragen zu dem Ort oder wo du hinfährst oder wo du vorbeigefahren bist. Und da gibt es dann meistens so vorgefertigte Antworten. Finde ich aber smart und gut. Das fülle ich auch aus, ziemlich oft. Weißt du, wenn ich den Sinn der Sache verstehe, ja. Dann glaube ich, bin ich gewillt, da sowas zu machen. Also ich meine, bei einer Bewertung für ein Produkt, wenn ich jetzt bei Amazon was kaufe oder in irgendeinem anderen Shop und ich kriege eine Mail mit der Frage, bist du zufrieden damit, ist mir schon klar, aber dann denke ich, hey, ist nicht meine Aufgabe, euer Zeug dazu füttern. Aber in einem Navi zum Beispiel kann ich mir schon gut vorstellen, dass fährst du irgendwo lang und das Ding sagt, ist hier noch die Baustelle und ich sage, der Knopf ruft nee. Oder wo ist der Eingang wirklich? Das ist für mich schon irgendwie nachvollziehbarer. Genau. Nee, es macht doch Laune. Weil man hat ja selber Nutzen davon, ne? Also ich kann mich erinnern. Nee, den Nutzen selber hast du nicht davon, weil du hast es ja für dich erfahren, wozu musst du, ne? Naja, aber wenn andere das an genau, anderen Stellen machen. Genau, wenn andere genauso denken. Und das ist ja dieser Community-Gedanke. Mhm. Der ist halt nur mal schwierig für mich bei einem Unternehmen, was riesengroß ist und Milliarden von Euro oder Dollar verdient. Ja. Das ist für mich dann, da denke ich immer so, hey, macht eure Hausaufgaben bitte selber. Spannt mich da nicht für vorn Karren. Absolut. Ja. Letztendlich profitiert natürlich eine Person davon, aber das Unternehmen natürlich noch am meisten. Genau, ne? Also, denkt dran, teilen, liken, die Glocke drücken. Das sagt er mal. Teilen, liken, abonnieren. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir, siehst du, oh Gott sei Dank, hat er ohne Marc diesen Spruch auch untergebracht. Definitiv. Er ist ja doch da heute, eigentlich. Also, um es nochmal zu wrappen, abzuwrappen. Ja. Wir freuen uns natürlich wirklich über Kommentare, über E-Mails oder keine Ahnung was. Genau. Und natürlich in den Podcast-Diensten gerne unseren Podcast bewerten. Paar Sterne geben. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht davon, wenn ihr das jetzt nicht macht. Das Einzige, was immer schwierig ist, wir werden ja schon ab und zu mal gefragt, wie groß die Hörerschaft ist. Genau. Und da zucke ich dann immer lächelnd mit den Schultern, weil ganz ehrlich, weil es hat, hört das und sonst gut. Genau. Mehr wollen wir gar nicht von euch. Ja, das ist das Wichtigste. Sonst, wir machen hier keinen Zensus, wir wollen jetzt nicht antreten, durchzählen. Nee. Genau. Und wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, dann macht's. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrung mit. Da freuen wir uns wirklich drüber, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn da mal eine Mail, ist wie so, wenn du Post bekommst, einfach so. Ja. Also jetzt. Ja, da kommt jetzt die Generation. Ja, das ist jetzt leider schon aus der Babyboomer. Genau. Genau. Ja. Weil hast du ein Foto von deiner Mama? Ich habe noch, wenn wir das Thema durchfahren, ich habe noch eine, vielleicht auch einen kleinen Tipp, was man mal am Wochenende ausprobieren kann, mit KI. Mit KI? Ich habe ja, das ist jetzt leider was zum Gucken, aber ich versuche es bildlich zu beschreiben. Mhm. Ich habe ja ein bisschen so mit antiken Büsten, Skulpturen und so weiter zu tun. Und was ich halt interessant finde ist, das sind ja Leute, die sind so vor 3000, 4000 Jahren irgendwie, haben die mal gelebt. Mhm. Und anhand der Büste denkt man ja mal, boah, kann man die sich richtig gut vorstellen. Ja, also ich habe hier ein Bild von einer Büste, von einer weißen Büste, die wahrscheinlich aus Marmor ist, von Kleopatra II. Okay. Ne? Also sieht echt richtig schick aus. Kannst du dir den Menschen vorstellen, wie der aussieht? Ja. Eigentlich müsste das relativ gut gehen, weil das ist ja, die Person ist ja komplett abgebildet. Ja, ne? Definitiv. Das Ding ist, ich war sehr überrascht. Ich habe der KI das gegeben und habe gesagt, zieh mal Haut rüber. Also mach mal wie der als Mensch aussehen würde, die Person. Und jetzt auf der Rückseite. Und das sieht wirklich aus wie ein Foto aus dem Passbildautomaten. Definitiv, und guck dir mal die Person an. Da wärst du im Leben nicht drauf gekommen, oder? Also ich finde, dieses Bild von der Person ist nochmal richtig krass. Definitiv, also echt gut geworden. Und also aber so von den Details, so Augenpartie und Haare, das. Ja, aber wie gesagt, ich habe es im Kopf nicht hinbekommen und wenn ich das Bild sehe, denke ich, das könnte eine Person sein, die heute auf der Straße läuft. Ganz normaler Mensch. Schon, ja. Genau, ja? Und wenn man aber so eine Skulptur sieht, dann denkt man immer, oh, das ist so ein altertümlicher Mensch. Mhm. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Also probier das mal aus. Vielleicht machen das Museen zukünftig, dass sie daneben so eine vermenschlichte vermenschlichtes Bild hängen. Ja, ich hab, muss man dazu sagen, die einfachere Variante, ne? Also Cleopatra hat jetzt hier in dem Fall, weil ich habe jetzt keine Infos zur Person weitergegeben, sondern nur gesagt, Mandel um, hat natürlich jetzt hier rotblonde Haare. Mhm. Oder aber passt ja auf jeden Fall. Naja, sie ist eigentlich sehr schwarzhaarig. Also sie ist ja aus dem Raum, wo sie kommt, wird sie definitiv schwarze Haare gehabt haben. Mhm. Ne, sie wird auch nicht so ein reines Hautbild gehabt haben, aber es gibt, glaube ich, eine bessere Vorstellung als diese Büste selber. Könnt ihr gerne mal mit antiken Büsten wie Apoll oder mit Zeus oder keine Ahnung, wenn ihr da vielleicht mal im Museum seht, einfach mal ein Foto nehmen und dann der KI geben und sagen, zeig mir mal, wie der als Mensch aussieht. Sehr interessant. Wäre für einen Geschichtsunterricht richtig geil. Definitiv, ja. Coole Vor allem, Idee. Es ist ja, es gibt ja so, hattet ihr das in der Schule im Geschichtsunterricht, dass man dann so Filme gesehen hat, Spielfilme, die so das Leben in der Zeit zeigten? Nee, eher weniger. So Mittelalter oder so? Nee. Wo dann auch so ein falscher Cäsar zu sehen war oder so? Nicht, dass ich wüsste. Okay, nee. Also ich habe so eine Filme gesehen und gibt auch so Doku-Spielfilme, die das machen, wo dann so die letzten Tage in Pompeji oder so. Achso, sowas, ja. Und da denke ich, das ist ja im Prinzip schon die Idee davon, das mal so ins Lebendige zu holen, aber die Personen sind dann eben Schauspieler, die natürlich so die Grundmerkmale haben, also der Cäsar hat dann eben seine Hakennase und schütteres Haar, ne, aber es ist halt nicht 100% die Person, die es, ne, und das finde ich dann ganz cool, weil das mit KI ja sehr gut geht und wer weiß, was in Zukunft noch drin ist. Genau, aber das ist ja derselbe Effekt, wenn du zum Beispiel ein Buch liest, ne, du stellst dir ja selber in deinem Kopf so das vor, verbildlichst das und hier hätte ja auch was völlig anderes raus. Ja, aber stell mal vor, Stefan, wenn in 100 Jahren wird berichtet, dass es in Berlin einen Podcaster gab, der hieß Stefan. Mhm. Und dann wird ein Bild von dir veröffentlicht mit, das ist gar nicht dein Gesicht. Der so aussieht wie du. Der hat ein Afro. Ja, alles möglich. Ne? Dann würdest du auch sagen, wäre schon cool gewesen, wenn sie so mich dargestellt hätten. Ja. Wahrscheinlich ist es dir egal, wenn das soweit ist, bist du schon. Nur, wenn ich noch berühmter werde, als ich eh schon bin. Wer weiß? Na? Gut. Ja, was sagt denn die Uhr? Wir sind, glaube ich, richtig gut in der Zeit. Also die Aufnahmeuhr sagt 1 Stunde 34. Davon schneidest du wieder eine halbe Stunde weg. Nein. Wir waren so verquatscht. Naja, ich mag es ja, wenn es ein bisschen länger wird. Ja, definitiv. Und die andere Uhr sagt ja nichts anderes. Ja. Oh, warte mal, ich habe gerade bei eBay Kleinanzeigen. Muss nur kurz gucken, ob ich noch irgendwo hin muss. Ja. Oh, was kann jemand was kaufen? Ja. Für welche Größe oder Alter ist das Fahrrad? Okay. Da ist zum Beispiel, soll ich dir mal meine Bewertung zeigen? Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. War nicht zu Hause. Top Zufriedenheit. Besonders freundlich. Besonders zuverlässig. Besonders nachhaltig. Ist für mich unrealistisch, da weiß ich. Ist für mich unrealistisch. Das klingt wirklich unrealistisch. Da muss eine negative mit rein einfach. So. Aber wenn ich bei eBay Kleinanzeigen Leute sehe, wo dann steht, dass sie weniger zuverlässig sind, bisher hat das immer gestimmt. Ja. Und da bin ich dann auch auf der Verkaufsbremse. Natürlich, ja. Und sagt mir dann, nee, da gehst halt nichts ein. Nein, aber sehr positiv, ist doch gut. So muss das sein. Nehmt so euch dann, ich auch einschätzen. Nehmt euch da ein Beispiel dran. Ja, genau. Gut. Witze fallen ja heute flach. Ne, wir machen was Neues. Flachwitze. Ne? Genau. Witze fallen heute flach, die gibt es von uns nicht. Genau, das ist auch mal nicht schlecht. Ne? Wir machen das so, ihr könnt uns ab sofort Witze schicken, während René sich hier streckt. Sein Notizbuch holt er sich raus, okay. Genau, und wir haben einen ersten Witz, und zwar haben wir so ein bisschen Leo adaptiert, ne? Du sagst Witze schicken, du meinst natürlich einsprechen. Einsprechen und uns schicken, natürlich, genau, ne? Also meldet euch gern bei uns und der Milan hat das auch gemacht und ähnlich wie früher Leo Witze erzählt hat in den alten Staffeln, könnt ihr das jetzt auch. Und wir hören uns mal an, was Milan für einen Kinderwitz natürlich erzählt hat. Ein Elefant trabt durch den Dschungel. Er ist auf eine Ameise getreten. Die Ameise sitzt auf seinem Hintern und ist wütend und klopft drauf. Der Elefant spürt nichts. Ein paar Minuten später stößt er gegen einen Baum. Er sagt aua. Die Ameise sagt, ja, soll auch wehtun. Ja, der war gut. Danke, Milan. Sehr gut. Ich kann mich leider nicht zurückhalten. Ich kann einen ähnlichen Witz erzählen. Ja, wirklich? Da sitzt ein Elefant und eine Maus im Kino. Ja. Oder besser gesagt, die Maus sitzt im Kino, kommt ein Elefant, setzt sich genau die Reihe vor die Maus. Ja. Die Maus sieht natürlich nichts, ist wütend. Ja. Geht eine Reihe vor den Elefanten, setzt sich dahin und dreht sich um und sagt, so, jetzt siehst du mal, wie das ist. Na, da haben wir doch den richtigen Witz rausgesucht. Also, lieben Dank, Milan. Und ja, gerne mehr davon. Schickt uns die Witze und wir kommen jetzt zur Weisheit des Tages. Genau. Danke, Milo. Milan. Milan. Danke, Milan. Ja. Milan übrigens ein in Brandenburg sehr schützenswerter großer Vogel, der Rotmilan. Ja. Wenn ihr mal an den Himmel guckt, ein seht einen unheimlich großen. Ein Milan. Ja. Ja, nicht ein Milan. Naja, ist aber gleich geschrieben, nehme ich und an. Und der Milan kommt auch aus Brandenburg. Das siehst du? Ja. Der Milan kommt aus Brandenburg, der Milan. Ja, dann müsst ihr mal, wenn ihr einen großen Vogel seht mit einer Kerbe im Schwanz, das ist ein Milan. Sehr eindrucksvolle Tiere. Ja. Und fast eine Brandenburger Besonderheit. Also nicht. Ach so, okay. Gibt es, glaube ich, außerhalb Brandenburgs nicht oder selten. Also. Mhm. Ist, glaube ich, sogar auf der Dingskarte hier, auf der Ehrenamtskarte von Brandenburg. Habe ich noch gar nicht gesehen. Muss man gucken. Im Brandenburg-Zusammenhang ist meistens Milan als Vogelsymbol genommen. Ah, okay. Ja, gut. Dann, ja, das sagt mir was. Ja. Gut, das war schon viel Weisheitswissen. Jetzt kommt eine richtige Weisheit. Und zwar, wir sehen Dinge, wie wir sind, nicht wie sie sind. Ja. Oder auch andersrum, wir sehen Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Kann man so oder so sagen. Könnt ihr beides benutzen. Ja. Also gut. Sehr schön. Das war doch mal ein cooles Ende. Na? Ja, Stefan. Dann würde ich sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Die Sonne scheint hier rein ins Büro. Wir sehen den Alexanderplatz, den Fernsehturm und das Park-In sehen wir hier nicht, aber das Gebäude daneben sehen wir, was gerade gebaut wird. Achso, ja, wie ist der Stand am Kaufhof, den Tower? Ich sehe es gar nicht. Ich sehe es gar nicht. Was siehst du nicht? Das Haus, was gebaut wurde. Ich sehe nicht mal den Fernsehturm. Und ja, ich bin ein bisschen. Du musst dich mal drehen. Ich gucke ja genau in die Richtung. Oh Gott, in die Richtung, ja. Ja. Wir sehen den, warte mal, wir sehen den Fernsehturm. Na klar. Wo denn? Hier, er muss ein bisschen dahinter gucken. Ach so, oh Gott. Ja. Ja, okay. Na? Also, aber aus der Perspektive ist dieses neu gebaute Haus ja ziemlich weit weg vom Fernsehturm. Ja, ist es ja auch, aber es ist ja direkt neben dem Park-In. Das Park-In sieht man nicht, das ist offenbar zu flach. Und es ist auch dahinter. Verdeckt. Ja, guckt es euch selber an. Fahrt am Wochenende mal zum Alexanderplatz, schaut euch das neue Haus an. Fertig ist es noch nicht, ja. Aber jetzt kann man es im Bau sehen. Uns steht jetzt ein langes Wochenende bevor, René. Genau. Ich freue mich drauf. Fahrt. Danke, dass du hier warst. Ja. Marc, ich hoffe, du hast auch gleich Warte, ich geb Marc jetzt das Mikrofon. Ich glaube, jetzt sollte er was dazu sagen. Nein, Marc ist nicht da. Mach mir eine Stulle. Genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja. Dann mit Marc. Ja. Es kann sein, dass er noch die eine oder andere Folge verpassen werden wird. Wir gucken mal, ja. Die Planung laufen. Ja, wir versuchen das immer so zu drehen, dass er dabei sein kann, ja. Aber es gibt manchmal, ja, Arbeit ist wichtig, ne? Ja, mein Chef hört ja auch, natürlich ist Arbeit wichtig. Ja. Ja, ne? Genau. Gut. Und, ach so, übrigens am Samstag ist der Eurovision Song Contest, ne? Ja, reden wir aber im nächsten Mal drüber. Wir können dann den Gewinner feiern. Warte mal, lass uns Tipps ab. Also, der deutsche Teilnehmer ist? Sarah Engels. Ist das nicht eine von DSDS? Ja. Oh, sorry, ey, jetzt hast du gerade mir ein Fass aufgemacht. Ja. DSDS, ist das nicht, du warst vorhin bei Trend. Ich hatte mir, als du sprachst, aufgeschrieben, DSDS Trend. Ach so. Der DSDS Trend ist nämlich auch vorbei, ne? Ich krieg das gar nicht mehr mit. Ja, weißt du warum? Nee. Weil es in deiner Bezahlschranke läuft. Ist das so? Ja. Ja. Und wenn man das so nur mit der Entfernung mitkriegt, wenn man zum Beispiel mitkriegt, dass zufälligerweise ein Menowin Fröhlich das dabei ging ist, auch in die sozialen zufälligerweise, muss man sagen. Ja, das also, hat sich verdient. Wer bist du denn? Sich verdient. Ich bin die Sarah. Ja. Ah, Sarah. Kennen wir dich? Nee, aber mein Papa. Wie dein Papa? Mein Papa war schon mal bei DSDS. Ist dein Papa dabei? Ja, soll ich mal reinholen? So, Papa, du bist wieder mal hier, schön. Sing noch mal was vor, hast du was, kannst du was? Ja, ich konnte ja einfach mal probieren. DSDS-Sieger. Ach so, so läuft das. So läuft das. Na siehst du. Ja, geht an mir völlig vorbei. Quote hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. Ja, ist vorbei. Nicht jeder Trend hält ewig. Tja. Ja. Gut, aber also, wir schauen nochmal, wenn wir dann... Was ist jetzt, okay, ist die Sarah von DSDS? Ja. Okay, was ist dein Tipp? Auf welchen Platz kommt sie? Wie viele Plätze sind denn möglich? 24, glaube ich, oder? Okay, dann sage ich, sie wird Platz 21. Ich habe das Lied Sarah noch nicht Engels. So, ja, ist da hier von Pedro irgendwas da? Ach, die. Ja, genau, die. Die Ex, ne? Mann, das ist ja eine richtige DSDS-Familie da. Ja. Pedro, obwohl Lombardi. Die sind ja nicht mehr zusammen. Heißt der so? Ja. Lombardi, ja. Genau, und die haben ein Kind irgendwie. Ja, shit, sind trotzdem nicht mehr oute zusammen. Oute mich gerade als explosiv oder keine Ahnung. Ja. Du outest dich gerade als Frauke Ludewig. Ja, richtig, richtig, ne? Als Lauke Frudewig, ja. So machen Frau, wir das. Nee, Herr Ludewig und Frau Ludewig. Da haben wir es. Gut, wir schauen beim nächsten Mal und dann feiern wir so oder ziehen. Genau, also Platz 21 und du sagst? 23. Gut, da habe ich, glaube ich, gewonnen. Auch mir nicht viel. Also, alles klar. Macht's gut, bis in 2 Wochen. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Und es war total entspannt hier nachmittags. Hab viel geschafft. Das ist gut. Deswegen gehe ich auch gerne arbeiten, weil ich immer viel schaffe. Achso, übrigens, wenn ich so mache, ja? Dann ist das das offizielle Zeichen für du atmest ins Mikrofon. Ah, kein Problem. Macht dir nichts. Atme doch wenigstens für die Aufzeichnung mit den Ohren. Bäume in Berlin. Statt Bäume reden wir heute über Bäume. Hast du auch diesen Drang, immer so englische Vokabeln einzubringen? Also zumindest nicht? Das erinnert mich an, wie heißt der? Howard Carpendale? Ja. Der hat auch immer so gesprochen. Nee, aber viel geiler kommt es, wenn du es nur an manchen Stellen merkst. Das muss man erstmal ein bisschen praktizieren. Ja. Ja. Das müssen nicht mehr englische Worte sein, es reicht schon die englische Aussprache. Ich habe meine Leson gelernt. Ich glaube, wir fangen besser an, oder? Besser ist 190 habe ich gesagt. 190 hast du gesagt. Ah, sehr gut. Ich wollte es von dir nochmal gegengecheckt haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Warum? Wir wollten nochmal gucken, ob alles läuft da. Batterie leuchtet auch nicht. Was war denn jetzt so lustig? Nee. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Hast du das gesagt? Warte, du hast gesagt vom Neuesten Berlin Podcast? Vom Meisten? Was hast du denn vorhin falsch gemacht? Gar nichts. Ach so, na, wo hast du nochmal angefangen? Musst du jetzt zum dritten Mal anfangen. Oh, das ist ja heute wieder... Eieiei, hast du aber jetzt hier nochmal das Ende nach hinten? Ja, du, wir können auch noch eine Stunde weiterreden. Wenn das Gespräch im Flow ist, sollte man es nicht unterbrechen. Genau. Wunderbärchen. Ja? Wunderbar. Sitzt. Möchtest du unseren Zuhörern noch was sagen? Wie die Schelle, die du vorher bekommen hast. Die kleine. Am besten machst du. Hast du das gesehen? Da gehen doch im Moment auf Social Media so ganz viele Firmenvideos immer viral. Sagt der Chef zu seinem Mitarbeiter, ey, was, wie hast du denn das gemacht? Das ist doch völlig falsch so. Und der Mitarbeiter so, ja. Und dann sagt der Chef, darf ich dich kurz berühren? Und er, ja. Klatsch hat an der Schelle. Ach so? Ja. Das, oder sind immer Firmenvideos, also die greifen so Memes auf. Steht ein Mann irgendwo in einer Werkstatt und macht gerade was, läuft eine Frau vorbei, also eine Mitarbeiterin, und klatscht ihn auf den Arsch. Und dann sagt sie so, auf die Kamera zulaufend. Stell dir vor, es wäre andersrum. Stell dir vor, es wäre andersrum. Genau. Schnitt, er steht andersrum, richtig, und sie läuft vorbei und klatscht ihn zwischen die. Ja. Ja, oder die extreme Variante mit Kopf. Ja, aber schön, dass bei dir schon angekommen ist. Nein, nee, das habe ich schon vor 100 Jahren gesehen. Das ist mir jetzt gerade nur wieder eingefallen. Okay. Und die andere Sache war auch ganz cool. Dann wird so einer interviewt, der sieht, ist offenbar so Mitte 50, ne? Hm. Und sagt so, und wie ist die Arbeit so? Ja, ist überhaupt nicht stressig und macht Spaß und so. Und dann kommt eine Einblendung und da steht dann Michael 26 Azubi. Ja, also ganz, ganz viele. Ich glaube, wenn man einmal anfängt, da rein zu scrollen, kriegt man sowas nur. Dann wird man süchtig. Ja. Nee, nicht süchtig. Man wird dann nur noch damit bedient. Ja, der Algorithmus. Aber man muss ja gelegentlich nochmal die Blase ändern. Apropos Blase, dann stoppen wir jetzt mal die Aufnahme. Yep. Tschüss. Stopp.